Bukowski plus Feminismus ist gleich verwirrter Mann, wie wir in diesem Film sehen. Ja, ja, ja, wahrscheinlich. Genau, stimmt. Männer geben. Geborgenheit. Geborgenheit. Männer weinen heimlich. Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Oh, Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Ah. Flor, geil, dass du das, dass du mal das Intro singst, hätte ich nicht gedacht. Männer sind so egal. Männer sind einfach hideous. Oh, Männer sind so hideous. Hideous. Ah, herzlich willkommen. Wir haben überhaupt gar keinen richtigen Test gemacht. Wir wissen gar nicht, ob es wirklich ja, gut aber klingt. Ja, jetzt aber sind wir total committed, jetzt hier jetzt einfach so zu starten. Herzlich willkommen zum Muss-Man-Sehen-Podcast. Folge 101 und vor uns liegen zwei sehr spezielle Folgen nach unseren sehr speziellen Jubiläumsfolgen. Wir haben nämlich unser System einmal komplett gecrashed und dekonstruiert. ja. Willst du sagen, was wir gemacht haben? Ja, also wir haben folgendermaßen uns eine Liste gemacht von Filmen, die gut klingen, die wir aber noch nicht kennen, wo wir das Gefühl haben, nach dem Titel muss man diesen Film eigentlich gesehen haben. Wenn ihr diese Liste hören wollt, müsst ihr in unsere Jubiläumsepisode einschalten, und zwar Episode 100, in der wir über den besten Film aller Zeiten reden, natürlich über Citizen Kane. Da wird das als eine Top-3-Liste irgendwann nach 2 Stunden Diskussion über Orson Welles und Kane einmal ausgebreitet, und dann hat jeder von uns aus dieser Top-Liste von dem anderen einen Film ausgesucht und gesagt, den gucken wir jetzt. Aber war das nicht in der Singing in the Rain-Folge? Ah, jetzt wird's spannend. Das ist gut möglich. Ja, das ist nämlich die andere Jubiläumsfolge gewesen. Weil wir ja auch 2 Mitglieder dieses Podcastes sind, konnten wir natürlich nur 2 Jubiläumsfolgen genau, machen. Die 99 und die 100. Genau. 99 war Singing in the Rain, hört euch beide an. Hallo, liebe ZuhörerInnen, die heute zum ersten Mal hören. Lasst euch nicht von uns verschrecken. Wir geben uns gegenseitig Filme auf, in der Hoffnung, dass wir den Horizont des anderen erweitern. Ja, und für diese beiden Episoden, also diese jetzt und die folgen wird, haben wir uns Filme aufgegeben, die keiner von uns kannte. Wir haben einfach reingegriffen in die Trickkiste der spannenden Namen und haben gesagt, das klingt gut, das wollen wir machen. Und Johannes hatte eine Liste, ich weiß gar nicht mehr, was dabei war, aber ein Titel ist mir direkt ins Auge gesprungen und das war der Titel des Films, den wir heute besprechen, und zwar Brief Interviews with Hideous Men von John Krasinski aus dem Jahr 2009. Kanntest du den Film vorher? Ich kannte den Film vorher nicht. Wusstest du, dass dieser Film existiert? Ich wusste auch nicht, dass dieser Film existiert. Du auch nicht, oder? Nee, ich habe zum ersten Mal von diesem Film gehört und ich wusste auch nicht, ich wusste nichts davon, und dann habe ich so ein bisschen recherchiert dazu und festgestellt, weil während man sich mit diesem Film dann beschäftigt, stößt man doch auf sehr viele bekannte Namen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war auch ein bisschen überrascht, dass ich vorher nie von dem Film gehört habe. Ja, auch ein bisschen. Aber wir können ja gleich mal reingehen. Ich werde erstmal meinen Text kurz zum Besten geben, damit wir wissen, worum es geht, und dann in die Diskussion starten. Let's go. So, nun ist es soweit. Eine Art Zufallsfilm. Ein Film, den wir beide noch nicht kennen. Ein Film, der offenbar auch nie genug auf dem Radar der Filmwelt war, dass er sich uns einmal angeboten hätte. Was hat dieser Film zu bieten? Brief Interviews with Hideous Men. Jo. Damit wäre also auch schon das Wichtigste gesagt. Gehen wir also in die Diskussion. Nein, Moment. Also, vielleicht sage ich es nochmal auf Deutsch. Kurze Interviews mit fiesen Männern. So. Alles klar, oder? Jeder der Männer hat eine mehr oder weniger dämliche bis streckenweise sehr harte Geschichte zu erzählen. Und weil der Regisseur sich nicht getraut hat, nur einfach die Interviews zu zeigen, hat er noch eine Interviewerin erfunden, in deren Leben wir auch noch Einblicke erhalten. Was auf dem Papier nur wenig actionreich und vielleicht sogar langweilig klingen mag, ist auf der Leinwand ebenso actionarm und langweilig. Naja, also um dem entgegenzuwirken, hat der Autor natürlich ein Thema unter alles drunter gelegt. Das Thema würde man vielleicht zusammenfassen mit: Wie kommt der heutige oder vielleicht besser der ewig gestrige Mann mit der postfeministischen Gesellschaft klar? Um das mal arg zu verkürzen. Sprich, alle Männer stammeln mal mehr oder weniger und mal mehr oder weniger offensichtlich misogyne Scheiße, im Glauben, im feministischen Sinne zu agieren. Zumindest ist es das, was ich im Wesentlichen herauszulesen glaube. Plor, kann dieser Themenunterbau den Film vor der Langeweile retten oder schiebt er ihm damit nur noch zusätzlich Prätentiösität unter? Gleich mit dem Fazit starten, wa? Nein. Okay, der das Film, ist gut. Der Film hat seine Längen. Also der Film hat auch so seine Langatmigkeit und der Film hat auch bei mir oft diesen So-What-Moment ausgelöst. Mhm. Weil die Sachen, die man hört in dem Film, die gezeigt werden, die werden teilweise sehr pointiert gezeigt. Mhm. Ziemlich treffend und auch ziemlich gut diese sublime misogyne Scheiße. Mhm. Und dieser unterschwellige Sexismus, der dann in bestimmten Momenten auch sehr pointiert ausbricht. Das ist, macht der Film wirklich gut. Er macht halt nur das. Es fehlt so ein bisschen die, die Utopie wäre zu viel gesagt, aber so ein bisschen die Antwort, wie gehen wir jetzt damit um? Ja. Und auch so ein bisschen der weibliche Blick. Es ist so, wir haben in diesem Film eigentlich 99% der Zeit nicht einfach nur Hideous Men, sondern Hideous Men, die über Frauen reden. Ja, wie sie mit Frauen umgehen, wie sie versuchen, mit Frauen klarzukommen und dementsprechend, also es liegt schon irgendwie in der Prämisse drin, zeigt sich dann der Sexismus dieser Männer. Es ist aber so, ja, wir haben diese Männer schon so viel gesehen und so viel, wir müssen die eigentlich gar nicht nochmal satirisch überspitzt sehen, weil wir kennen das alles und ich weiß nicht, ob es so viel Neues zu dem Diskurs liefert. Also um es ganz hart zu sagen, es wird halt mal wieder die Täterperspektive gezeigt. Ja, genau. So, die Frauen haben in diesem Film halt nicht wirklich Platz und unsere Protagonistin ist halt auch nicht mehr als die Beobachterin. Ja. Selbst wenn der Film das an bestimmten Stellen versucht zu untergraben, es gibt ja diese Einwürfe, wo dann immer noch mal so ein bisschen Subtext reingeworfen wird. Also wir werden nachher noch kurz zur Vorlage zu sprechen kommen und so. Das ist auch, glaube ich, so ein sehr beliebtes Stilmittel von David Foster Wallace, der die Vorlage geschrieben hat. Und da merkt man, der dekonstruiert auch so ein bisschen seine Positionierung, zum Beispiel, wenn wir dann einfach, wenn kurz über diesen Film Nanook der Eskimo geredet wird in einer Vorlesung und der Professor, der die Vorlesung hält, sagt, achten Sie besonders auf die Dokumentierenden, über die erfahren Sie in dem Film viel mehr als über die Dokumentierten. Mhm. Da merkt man, dass er das versucht, irgendwie so ein bisschen so eine Dekonstruktion zu zeigen. Mhm. Aber der Film macht es nicht. Der Film ist nicht, wir lernen nichts über die Dokumentierenden, sondern wir lernen wirklich nur was über die Dokumentierten und das ist teilweise halt sehr bekannt. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Konzept von David Foster Wallace. Das spürt man im ganzen Film, dass der irgendwie versucht, durch einen doppelten und dreifachen und vierfachen Boden der Reflexion seiner eigenen Worte, versucht, sich eine Ausflucht zu ermöglichen und zu sagen, ich weiß ja Bescheid, was ich da mache. Ja. So, aber das gibt ja den Figuren, das gibt ja sich selbst, das gibt ja auf allen Mitteln, versucht er, diese Ausflucht zu ermöglichen. Es ist so eine mit der Ironie kämpfen. Ja, genau. Und aber so penetrant, dass man das Gefühl hat, naja, vielleicht geht so ein bisschen die Substanz dadurch auch einfach verloren, weil das halt auch natürlich ein beliebtes postmodernes Stilmittel ist. Wir arbeiten ganz viel mit Ironie und Sarkasmus und wir nehmen nichts mehr ernst und nichts mehr für voll. Aber irgendwie geht dann so die Tiefe verloren, sowohl die emotionale als auch die intellektuelle Tiefe. Ja, und noch dazu ist es ein Mittel, was er den Agierenden gibt, wo wir gleich in den einzelnen Figuren vielleicht, wenn wir da ein bisschen reingehen, das würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht in die ein oder andere Geschichte reingehen, die erzählt wird. Sehr gerne. Dieses Mittel, durch scheinbare Reflexion ein Verzeihen vom Gegenüber zu bekommen. Du meinst so im Prinzip, die Männer sind zwar wirklich widerlich, wie der Titel schon sagt, aber naja, wir verstehen, warum sie so sind. Wir wollen verstehen, warum sie solche Arschlöcher sind. Ja, genau. Das ist ein großer Unterschied zwischen jemandem etwas verzeihen, also etwas entschuldigt etwas oder etwas erklärt nur etwas. Ja. Und natürlich erklärt der Film ganz viel, wie so misogyne Scheiße zustande kommt. Aber ob er es entschuldigt oder nicht, ist eine ganz andere Frage natürlich. Auf jeden Fall eine interessante Frage. Springen wir mal ganz kurz zur Vorlage. Bist du ein Kenner von David Foster Wallace? Überhaupt nicht. Ich habe allerdings, um mich vorzubereiten, das gesamte Buch einmal durchgearbeitet. Du hast das Buch komplett gelesen? Ich habe es nicht gelesen, ich habe es mir vorlesen lassen, aber großartig, das ist super, weil ich habe das nicht gemacht und deswegen kann ich jetzt nur die Fakten bringen, die ich dann kannst du gleich was zum Text sagen. Aus dem Jahr 1999 ist das Buch, also nachdem David Foster Wallace sein berühmt-berüchtigtes Infinite Jest unendlicher Spaß geschrieben hat, zu dem ich ein bisschen was sagen könnte, das habe ich nämlich tatsächlich versucht zu lesen. Aha, was heißt das, versucht zu lesen? Naja, ich glaube, ich bin wie sehr viele an diesem Buch gescheitert. Möchtest Möchtest du Tee übrigens? Oh, sehr gerne. Ja. ich stehe ja auf so überambitionierte Projekte. Also wenn ich anfange, meine Lieblingsbücher aufzuzählen, dann sind das immer die Bücher, wo AutorInnen komplett am Rad gedreht haben und versucht haben, die ganze Welt zu erklären. Das wäre sowas wie Ulysses von James Joyce. Das mag ich tatsächlich. Ah, ja, okay. Das ist nicht nur... Das ist nicht nur Gewichse eines Studenten, der sagt, ich hab's gelesen. Ich mag das wirklich. Okay. Und auch sowas wie Dr. Faustus von Goethe. Und wenn man anschaut, postmoderne Bücher, die das machen, dann stößt man auf Illuminatus zum Beispiel aus den 60ern, was meiner Meinung nach the fucking best novel of the 20th century ist. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter in unsere Zeit reingeht, dann stößt man irgendwann zwangsweise auf den Namen Infinite Jest von David Foster Wallace, das einfach mal ein krasser postmoderner Wälzer ist. Okay. Und ich, ist der pretentious wie das an Alter, ist das pretentious. Ja. Auf jeden Fall. Und ich habe mir das dann gekauft, weil ich dachte, geil. Ja. Und habe angefangen, das zu lesen und bin gescheitert. Und zwar nach, keine Ahnung, 50 oder 100 Seiten vielleicht, sehr schnell. Mhm. Und dann habe ich es mir irgendwann ein paar Jahre später nochmal geschnappt und bin nochmal dran gescheitert. Und das Krasse ist einfach, ich weiß nicht, ob die anderen Bücher von Wallace auch so sind. Ich habe von dem eigentlich nichts gelesen sonst. Mhm. Aber es ist so in einer sehr künstlerischen Sprache mit sehr komplizierten Schachtelsätzen. Ja. Und es springt unglaublich viel zwischen Zeiten und Handlungsorten. Ja. Und es hat dann als Thema auch noch so eine Utopie. Also es spielt in einer sehr nahen Zukunft und spielt teilweise in einer Tennisakademie und teilweise in einem Drogenrehabilitationszentrum. Und dann werden aber die Geschichten von ganz vielen Leuten durcheinandergewürfelt erzählt. Und es geht um ein Amerika, das sich komplett verändert hat, weil Amerika und Kanada zu einem Staat geworden sind. Dann gibt es neue Terrororganisationen, die gegeneinander kämpfen und gegen den Staat kämpfen. Und die suchen alle nach diesem titelgebenden Infinite Jest, was ein Film ist, der so krass unterhaltsam ist, dass wenn ihn jemand sieht, dass er komplett darin verloren geht und nichts anderes mehr machen will. Also wie so ein Drogenrausch. Drogenrausch und Abhängigkeit sind ein großes Thema. Und genau, und danach suchen die alle. Und viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil, wie gesagt, ich habe es nicht ganz gelesen, aber es klingt nach einem großen Spaß. Mhm. Dann fängt man es an zu lesen und dann verliert sich es in diesen Nebensätzen und in diesen Nebenideen. Es hat ein Endnotenverzeichnis. David Foster Wallace als Postmodernist steht unglaublich auf Fußnoten und Endnoten. Mhm. Und die sind teilweise seitenlang. Das heißt, man ist auf der ersten Seite von diesem 1000-Seiten-Buch und hat eine Fußnote, blättert auf die letzten 100 Seiten, die nur Anhang sind, nur Verzeichnis, und sucht die Fußnote und liest dann da nochmal 10 Seiten die Fußnote und es ist einfach, es ist anstrengend. Mhm. Und ich habe es bis jetzt nicht geschafft. Ich glaube, das hat irgendwas. Mhm. Aber ich glaube, man muss sich Zeit dafür nehmen. Das ist kein Buch, was man einfach mal so wegliest. Okay, das ist was für deinen Lebensabend. Vielleicht. Aber David Foster Wallace, unabhängig davon, natürlich ein großer amerikanischer Schriftsteller, der 2008 Selbstmord begangen hat, der bekannt ist für viele Bücher, für seinen Lebenswandel, auch der auch danach, nach seinem Tod, nochmal sehr stark in die Kritik geraten ist. Dazu werden wir auch nochmal kommen. Ja. Also gerade auch im Angesicht, dass er so ein Buch schreibt über Hideous Man und dann offensichtlich in seinem Leben selbst ziemlich hideous war, Frauen gegenüber. Willst du das vielleicht gleich abhandeln, wenn wir schon dabei sind? Also es gibt diese Frau Carr, wie heißt sie mit Frau? Mary Carr, die ist auch eine Autorin. Die dann irgendwann sagte, der hat auch sich sehr schlecht mir gegenüber benommen. Ja, der war gewalttätig und also er hat mit Gegenständen nach ihr geworfen, er hat sie wohl auch geschlagen. Also es hat es hat jemand eine Biografie über ihn geschrieben, wo er ziemlich viel darauf eingeht. Ja. Und dann hat sie nochmal gesagt, was der da erzählt hat, das ist ein minimaler Prozentsatz von dem, was wirklich passiert ist. Da ist noch viel mehr passiert. Er hat mich getreten, er hat mich geschlagen, er hat mich... Spricht sie von sexueller... Ich finde jetzt nichts konkret zu sexueller Gewalt, aber er war auf jeden Fall gewalttätig. Er hat auch Stalkerverhalten gezeigt nach der Trennung. Also das muss wohl ziemlich schlimm gewesen sein. Und David Foster Wallace war wohl alles andere als ein umgänglicher Typ. Mhm. Und es wurde so sehr viel auf seine Erkrankung... Depression, ne? ...geschoben. Manisch depressiv war er. Mhm. Und das wurde oft so als... Er war jemand, der gelitten hat unter seiner Krankheit und dagegen angekämpft hat sein Leben lang. Er war auch alkoholabhängig. Ja. Und das wurde, glaube ich, oft auch so als Entschuldigung genommen für sein teilweise krasses, exzentrisches Verhalten. Ja, es klingt so ein bisschen wie Bukowski in ein bisschen reflektierter. Bukowski plus Feminismus ist gleich verwirrter Mann, wie wir in diesem Film sehen. Ja wahrscheinlich. Genau, stimmt. Das ist, wenn Männer versuchen zu erklären, warum sie so sind, wie sie sind, und dann irgendwie auf ganz böse Art daran scheitern, weil sie ihre Mutter dafür verantwortlich machen oder ihre Ex-Freundin. Genau. Ja, ist krass, ne? Deswegen habe ich auch bei dem Film so oft so Unbehagen, weil ich ganz ehrlich ganz große Schwierigkeiten habe, Autoren und Werk zu trennen, weil man irgendwie in dem Film durchspürt, dass das alles von dem Autoren durchaus, ja, dass er auch so ist. Seine Probleme mit sich selbst widerspiegelt. Ja. Und es gibt, ich habe dann später auch nochmal eine Abhandlung über das Buch gelesen und darüber, wie das wahrgenommen wird. Und es gibt tatsächlich einfach Leute, die ganz klar darauf hinweisen, dass Werk und Autor in diesem Fall so stark übereinstimmen, dass es schwer ist, über das Buch eigenständig zu reden und dem die Kudos zu geben, die es verdienen würde, wenn es jemand geschrieben hätte, bei dem es nicht so problematisch ist. Aber reden wir mal kurz über das Buch. Also es sind die Vorlage. Das sind 23 Metafictional Pieces, wie mir Wikipedia sagt. Mhm. Und es ist nicht wie in dem Film, oder? Es sind auch andere Stücke. Es geht nicht nur diese Interviews, die im Zentrum stehen und nicht nur diese Gesprächsfetzen von Männern. Es gibt Interviews, weiß ich nicht genau wie viele, aber so mindestens bis zur Hälfte sind es Interviews. Und der Rest ist aufgefüllt mit Kurzgeschichten. Und sind es die Kurzgeschichten, die auch im Film vorkommen? Weil es gibt ja so ein paar narrative Momente im Film. Genau. Zum Beispiel, wenn erzählt wird von dieser Frau, die auf den Typen am Flughafen wartet. Mhm. Oder wenn der eine Mann sehr lange über den Job seines Vaters als Handtuchhalter auf der Hoteltoilette erzählt. Das Ding ist, man kann es im Buch schwer auseinanderhalten, wenn du es nicht physisch vor dir hast und er dir einen setzerischen Cue gibt, wo du dich gerade befindest. Weil es gibt bei den Interviews immer das Q dazwischen. Da gibt er einfach nur das Q und dann wissen wir, der Fragesteller hat irgendwas gemacht, wird aber nicht näher definiert. Die Frage wird nicht genannt, sondern nur das Q als Question markiert. Genau. Okay. Und dann gibt es weiter eine Antwort. Das sind auf jeden Fall dann eindeutig Interviews. Mhm. Allerdings kann ich das beim Hören, dass ich das nur ein Hörbuch gehört habe, nicht wirklich viel unterscheiden. Ich vergesse dann immer wieder, dass da jetzt ein Q kommen müsste oder nicht müsste. Aber das Narrativ ist immer monologisierend. Mhm. Und deswegen ist schwer zu sagen, was ist Kurzgeschichte mit Handlung und was nicht. Weil eigentlich sind es alles Monologe von Männern. Ja. Und gibt es diese Frau, die das so ein bisschen zusammenhält und die kommt im Buch gar nicht vor? Kommt nicht vor. Aber das Interessante ist, dass der Regisseur Krasinski mit Wallace nochmal geredet hat vorher, bevor er gestorben ist, bevor er sich umgebracht hat und mit ihm irgendwie über die Verfilmung geredet hat. Und Wallace gemeint hat, das ist eine sehr gute Idee, diese Frau einzusetzen, weil ich hatte den Gedanken beim Schreiben. Ah, interessant. Dass da eine Interviewfrau oder also wahrscheinlich eine Frau sitzt und diese Interviews einsammelt für irgendein Research. Und hat das Buch denn Spaß gemacht zu lesen? Hast du zuerst das Buch gelesen oder zuerst den Film geschaut? Ich habe erst den Film geschaut und habe dann das Buch bei Audible einfach mir einmal rausgesucht im Original und habe mir es angehört. Die ersten beiden Kapitel waren unhörbar, war furchtbar pretentious und nicht zu, also man folgt irgendwann nicht mehr, weil man denkt, Alter, komm mal zu irgendwas, komm mal irgendwie zum Punkt. Das eine ist nur eine Beschreibung, wie jemand am Pool sitzt und eine Zeitung einmal blättert oder zweimal. Also und diese Beschreibung ist einfach da und sie ist noch nicht mal irgendwie schön, wie man ein Gemälde beschreiben würde, ein Impressionist, der irgendwie eine Situation einfängt, sondern es ist einfach irgendwie pretentious und Okay. Aber der Rest, dann wenn es ins Geschichtenerzählen kommt und wenn dann die Monologe interessanter werden, weil Leute wirklich Situationen hochholen, wie im Film eben auch, dann wird es schon auch besser und es gibt auch sehr, sehr lustige Momente, die wirklich gut sind und die auch gut geschrieben sind. Und ich habe aber das Gefühl, dass Wallace sich sehr in seine Konzepte verliebt, wie er etwas Bestimmtes erzählen möchte, wie er das Buch setzt, wie die Form der ganzen Geschichte ist. Ja. Und dann unterscheidet die Form ganz stark, ob das Ding gut ist oder nicht, in meinem Empfinden. Ja. Und dann kommt gar nicht sein schreiberischer Stil durch, sondern kommt nur die Form, die da drauf steckt, irgendwie durch. Und das hilft mir nicht. Das erinnert mich an das Gefühl, das ich bei Infinite Jest beim Lesen hatte, dass es so sehr dieses Formalisieren und sehr dieses Spiel mit der Form ist, die David Foster Wallace will. Auch dieses den Leser damit konfrontieren, dass er hier ein fiktionales Stück vor sich hat und dass das alles Teil eines Buches ist. Mhm. Und was ich oft auch spannend finde, bei Wallace fand ich es eher anstrengend. Ja, irgendwie war es auch streckenweise anstrengend und streckenweise eben auch verstörend, weil das, was er erzählt, und dazu kommen wir natürlich gleich noch, auch nicht unbedingt leicht einzusortieren ist. Ne? Also, kommen wir zur Umsetzung? Ja, gerne. Ganz kurz, ich muss eins vorweg schicken. Ich liebe John Krasinski. Ich liebe ihn aber wirklich. Aber nur von The Office. Nicht als Künstler, sondern ich finde, das ist einer der sympathischsten Dudes, die so in Hollywood rumlaufen. Okay. Unter anderem als Vorbereitung auf diese Episode eine Podcast-Folge gehört von Conan O'Brien, wo John Krasinski zu Gast ist. John Krasinski war, bevor er seine mit Office seinen Durchbruch hatte, war er Praktikant bei Conan. Und dann später auch sehr oft Gast bei ihm. Und John Krasinski ist auch so jemand, der sehr oft in Late-Night-Shows zu Gast war. Zum Beispiel, was ganz berühmt ist, dass er mit Jimmy Kimmel diesen Prank-Contest hatte. Er ist Nachbar von Jimmy Kimmel und die haben sich irgendwann so ständig irgendwelche Pranks spielen das immer größer, wie das halt gelangweilte, reiche Hollywood-Stars machen, die zu viel Geld haben und nicht wissen, was sie damit machen sollen. Und dann hat so ein Weihnachtsprank, wo er das gesamte Büro von Jimmy Kimmel mit Weihnachtsschmuck vollgestellt hat und dann einen echten Elch da noch reingepackt hat und riesige Weihnachtsmänner und so. Und jedes Mal, wenn ich John Krasinski sehe, eben in diesen Shows und so, ich finde ihn super sympathisch. Ich mag den einfach. Der ist ein witziger Kerl und der hat auch so eine witzige Karriere hingelegt, weil er hat als Praktikant bei Conan angefangen, hat dann durch die Office so ganz viel Erfolg gehabt in dieser Comedy-Rolle. Ja. Und dann ist er irgendwie so schleichend fast zum richtig großen Star geworden. Mittlerweile darf er ja Jack Ryan spielen und er hat ja mit seinen eigenen Filmen, also vor allem A Quiet Place, hat er ja riesige Erfolge gefeiert. Und er ist mittlerweile so ein Hollywood-Star, der auch im MCU mitspielen darf, der auch im Marvel-Universum Helden oder Bösewichter verkörpern darf. Und ich finde, er wirkt aber immer so wie jemand, der da eigentlich nicht so ganz reingehört. So der Man Next Door eigentlich. Ja. Und man denkt so, was, du bist tatsächlich zum Hollywood-Actionheld geworden? Wie hast du das gemacht? Wie krass. Aber ich mag ihn einfach. Ich finde, der hat natürlich auch sehr viel Charisma und ist einfach ein sympathischer Typ. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Und ich weiß nicht, das ist jemand, für den ich, I root for him. Ich will, dass er Erfolg hat. Aber ist es nicht so, dass wir vielleicht ein kleines bisschen ihn mit seiner The Office-Rolle überidentifizieren? Oder ist einfach die Rolle ihm auf dem Leib geschrieben? Also ich glaube, das spielt eine Rolle. Tatsächlich haben viele von The Office gesagt, zum Beispiel seine Mitschauspielerin, Jenna Fischer, mit der hat er sich ja angefreundet während des Drehs von The Office. Und die hat auch gemeint, er hat sehr viele Eigenheiten, die sehr ähnlich sind wie die von diesem Jim, den er bei The Office spielt. Also er mag offensichtlich Streiche, das ist mit Jimmy Kimmel, da sieht man das ja auch ein bisschen. Ja. Er ist offensichtlich schon so ein verspielter, lustiger Typ. Aber ja, natürlich, man kann es nicht verhindern, dass das dann immer so ein bisschen ineinander fließt. Und wie gesagt, ich kann nicht wirklich viel über den tatsächlichen Menschen sagen. Ich finde ihn einfach so sympathisch, wie er in Shows auftritt, wie er in Interviews ist und wie er so durch Hollywood stolpert und eigentlich so aussieht, als ob er da gar nicht hingehören würde, aber damit Mordserfolg hat und dann eben so kleine Projekte damit auf finanziert, weil das ist ja ein Indie-Streifen. Ja, klar. Man sieht es ihm auch an, muss man sagen. Ja. Ein bisschen muss ich mal das noch von nach vorne stellen. Keine besonders gute Kamera, er hat kein besonderes Licht oder sowas. Es ist halt einfach, es sieht ein bisschen aus wie ein Studentenfilm. Es ist ein Low-Budget-Film, definitiv. Ja. Und es hat so ein bisschen das sympathische Element, dass es ein Low-Budget-Film ist, der aber einfach dadurch, dass John Krasinski gut vernetzt ist, sehr viele Stars mit an Bord hat. Also wir haben Julianne Nicholson als die Protagonistin, die so in jeder Serie mal mitgespielt hat, die irgendwie in den USA gedreht wurde. Und dann haben wir als unsere Hideous Man haben wir die verschiedensten bekannten Schauspieler wie Will Arnett. Einige, auch so viele Leute, die man so kennt aus so Nebenrollen. Ja, wo man die Gesichter kennt, aber keine Namen dazu hat. Ne? Joe Slotnick, der irgendwie auch immer, Joseph Slotnick, der spielt immer den Comic Relief in 1000 verschiedenen Filmen. Und dann haben wir auch so, wir haben ganz viele so aus, die man kennt, wenn man Filme und Serien guckt. Ja. Chris Messina, also viele bekannte Namen, die einfach den Cast auffüllen. Das macht auch viel Gutes für den Film, würde ich sagen. Dann kann man in die Geschichten eher einsteigen, weil man einfach den Leuten erstmal vertraut gleich. Ja. Dass man zugucken möchte einfach auch. Es ist natürlich im Buch so, dass die Geschichten nacheinander erzählt werden und im Film werden sie miteinander verwoben, was ich natürlich eine gute Entscheidung finde, dass man irgendwie das aufsplittet ineinander und dass man dann nicht einfach nur einen Block nach dem anderen hat, sondern dass es irgendwie zusammenkommt. Und dann versucht er dann auch noch mit der Geschichte, mit der Interviewerin, dass ihr Privatleben nochmal so und ich finde, das klappt nicht so gut, weil sie einfach zu blass bleibt. Irgendwie passiert bei mir nicht viel, was sie betrifft. Sie macht ja auch nicht wirklich viel. Sie ist ja wirklich die meiste Zeit Beobachterin. Und ich finde es so merkwürdig, dass es eben diese Nanook-Episode gibt, wo kurz gesagt wird, schaut euch das mal an. Man erfährt mehr über die über die Dokumentierenden als über das Dokumentierte. Mhm. Und dann hat man so das Gefühl, der Film will uns mit einem Augenzwinkern auch so ein bisschen zeigen, ja, was eigentlich? Aber er macht es ja, nicht. Weil wir lernen nicht wirklich viel über sie. Sie hat so 2-3 spannende Szenen, wo man merkt, wie sie irgendwie kämpfen muss in einer Welt, in der Männer sich einfach chauvinistisch ihr gegenüber verhalten. Mhm. Ja. Also es gibt ja diesen einen Storyteil mit dem Daniel, der ein Schüler von ihr ist und der ihr ein Paper geschickt hat und unbedingt die Meinung von ihr zu seinem Paper haben will. Ja, ja. Und dieses Paper ist, sagen wir mal, kontrovers. Mhm. Er kokettiert so damit, ne? Er sagt so, ich wollte nicht was Kontroverses machen, nur um zu schocken, aber es ist so ganz offensichtlich, dass er genau das wollte. Ja, genau, ja. Und sie sagt dann, okay, das ist einfach Bullshit, was du da geschrieben hast. Mhm. Und dann setzt er zu so einer Tirade an, aber das war's dann schon von ihr, ne? Sie sagt, sie kriegt dann so 2-3 Lines, genau, wo sie das kritisiert und dann ist es aber wieder, sie ist Zuhörerin. Aber sie macht das auch nur, und das macht das Ganze noch schlimmer, damit das Gegenüber dann wieder reagieren kann. Also sie ist nur Stichwortgeberin. Ja, total, auf jeden Fall. Und das ist mein großes Problem damit. Und deswegen kann ich auch dem Film oft nicht generös folgen, weil ich die ganze Zeit denke, ja, was soll denn das? Kannst du nicht einmal, ich will doch einmal wissen, wer das ist. Ja, handle. Wenn du sie schon einführst. Handle selber, bring was ins Rollen. Anstatt einfach an den Tisch zu kommen und zu fragen, do you mind if I turn this on? Ja, genau. Es gibt einen Moment, wo das stark ist, ihr Nichtstun, ihre Passivität, das ist, und zwar ist das in der großen Beziehungskrise mit ihrem Freund, als er ansetzt und sich versucht irgendwie zu rechtfertigen für eine Affäre, die er hatte. Ja. Und dann, und sie reagiert nicht viel, sie sagt ganz lange gar nichts, also am Anfang sagt sie ein bisschen was dazu und konfrontiert ihn und dann ist es aber so, dass er anfängt sich zu rechtfertigen und aus dieser Rechtfertigung in so einen Wutrausch gerät und dann anfängt sie runterzumachen. Mhm. Und das Spannende ist halt, dass sie wirklich nur dasteht und ihn anguckt und nur zuhört und da funktioniert ihre Passivität einfach, weil es so eine Dynamik zeigt. Er wird immer wütender. Ja, ja. Und wird immer krasser und immer radikaler und beleidigt sie dann ja auch tatsächlich. Da funktioniert es einfach, weil es so, aber natürlich auch wieder den Fokus auf den Mann hat und so eine Eskalationsspirale zeigt, die halt sehr einseitig ist. Aber wäre es nicht geil gewesen, die ganze Zeit mit der Kamera auf ihr zu bleiben? Das wäre spannend gewesen, auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Das sind Entscheidungen, die man am Set treffen kann, ne? Wo man überlegen kann, wenn er schon, weil er musste sich für jede Geschichte, die da in dem Buch ist, überlegen, wie bringe ich das raus. Setze ich wirklich den Typen an den Schreibtisch, wie es ja oft genug ist, ne? Sitzt jemand da und erzählt. Oder bringe ich eine Geschichte, die ich genauso gut am Schreibtisch erzählen könnte, in eine Partysituation. Ja. Zum Beispiel der Typ, der sie am Klo anspricht. Ja. Das ist eine klare Dialogsituation geworden, was sie im Buch nicht ist. Ah. Ne, so, also es gibt viele Ideen. Der mit ihr ausgehen wollte, dieser Chef. Genau. Wir sehen beide den Film kritisch, aber es gibt immer wieder Momente, die wirklich gut sind. Ja, genau. Und er redet über Attraktivität und es ist so witzig, wie er, eigentlich will er sagen, dass ihn intelligente Frauen verängstigen. Und dass eigentlich Schönheit und schöne Frauen und intelligente Frauen, dass das irgendwie nicht zusammenpasst, dass es 2 verschiedene Spezies sind. Mm. Also irgendwie sowas. Und dann versucht er das, aber er kann es nicht sagen, weil das wäre ja sexistisch. Dann sagt er, okay, verstehe mich nicht falsch. Ich finde, es gibt, Moment, wie war das? Verstehe mich nicht falsch. Es gilt für beide Geschlechter, was ich hier sage. Also er besteht so drauf, ich rede hier nicht von Frauen, sondern ich rede von Menschen allgemein. Und dann fängt er halt mit diesem Mist an und das ist wirklich witzig, ne? Mm-hmm. Was sagt er? Es gibt intelligente Personen von beide Geschlechtern und aber du bist so schön und das ist so geil. Und dann sie ist total genervt davon und dann sagt er, ich glaube, jetzt habe ich dich erwischt, jetzt reagierst du auf das, was ich sage. Und man denkt nur so, what the hell? Lass sie einfach in Ruhe. Aber das ist eine der Situationen, wo man wirklich als Zuschauer da sitzt und denkt, okay, es passiert wirklich oft genug, dass man Menschen, also Männer in dem Fall, einfach nur reden lassen muss. Ja. Und dass man einfach möglichst nicht reagiert und sie sich selbst in die Scheiße quatschen. Und es gibt halt einfach Männer, die können nicht aufhören zu reden. Und dann finden die sich irgendwo in irgendeinem riesigen Eimer von Fettnapf wieder, weil sie einfach nicht aufhören können. Weil sie auch nicht, weil sie so unsicher werden, weil keine Affirmation kommt. Ja. Das ist so krass. Und das Film, finde ich, zeigt der Film schon sehr gut. Das ist schon auch ein Verdienst des Films. Auch auf sehr viele unterschiedliche Arten. Wir haben ja wirklich so ein Potpourri von merkwürdigen Männern. Teilweise ist es auch wirklich, sind sie, also von unfreiwillig komisch bis hin zu erschreckend und beängstigend ist alles dabei. Und dann so einmal so das gesamte Spektrum abgebildet. Weil wir haben halt auch solche Typen wie den, den sie ganz am Anfang hat, der dann erzählt, dass er so ein kleines Problem hat, wenn er einen Orgasmus hat. Und er ist ja eigentlich gar nicht so politisch, aber er muss dann immer rufen, Victory for the forces of democratic freedom. Nur lauter. Ja. Victory for the forces of democratic freedom. Ich versuche das nur immer noch ein bisschen lauter. Ich versuche mir vorzustellen, wie man das rausruft, während man einen Orgasmus hat und wie das dann klingt. Ich weiß nicht, ob ich das wissen will, Flo, wie das klingt, wenn du das machst. Ja, also ich meine, es gibt natürlich wirklich schöne Ideen da drin. Ja. Das stimmt. Und die stecken auch im Buch schon drin. Es gibt ein ganz tolles Kapitel, was auch im Film anklingt. Nämlich, dass dieser Typ erzählt, dass er mit Bewitched seine erste erotische Fantasie hatte. Das ist Joseph Slotnick, der das spielt. Und das ist sowieso so ein Goofy. Ja, genau. Das ist so krass. Und ich weiß nicht mehr genau, wie weit er das im Film ausdehnt. Aber im Buch erzählt er immer weiter, dass er diese Fantasie hat, dass er mit einem Fingerwischen das Fitnessstudio anhalten kann, in dem er da ist. Mhm. Wohlgemerkt mit seiner Mutter und seinem Bruder. Und dann eine Frau, die besonders interessant ist, dann von seiner sexuellen Attraktion, also dass sie dann einfach kommen muss und mit ihm zusammen da irgendwie, während der Rest in Time frozen dasteht. Und dann fällt ihm irgendwann auf, Moment, meine Voraussetzung ist ja, dass alle anderen drumherum nicht mitbekommen, was hier geschieht. Das ist ja meine Fantasie. Ja. Und dann steigert er sich immer mehr rein und denkt sich, ja, aber dann kann ich ja nicht nur das Fitnessstudio anhalten. Ich muss ja dann auch noch alle drumrum anhalten. Also muss ich, okay, die Welt muss anhalten. Und ich muss nicht nur die Leute frozen machen, sondern ich muss auch die Zeit anhalten. Und dann steigert er sich immer weiter rein. Okay, die Erde. Die Galaxie, weil da ist ja Rotverschiebung und das würde der Wissenschaftler da drüben würde ja verstehen, dass das nicht geht und würde dann entdecken, dass ich das gemacht habe. Also er wird so total nerdy über seine Fantasie. Er wird total nerdy über seine eigene, eigentlich simple Erotikfantasie. Im Film ist das ja ziemlich runtergebrochen, dass er einfach diese Fantasie hat, dass er die Zeit anhält und dann diese Frau ihn betrachtet mit sexueller Anspannung. Ja. Und dass sie ihn total begehrt und dass er das halt einfach erzeugt, aber diese Spannung halten kann. Ja. Und im Buch ist es halt so weit ausgereizt, dass es dann wirklich einfach sehr, sehr witzig wird, allein durch die schiere Aufsteigerung, Auftürmung der Bedingungen, die er noch weiter in seine eigene Fantasie stellt, weil er einfach der Nerd ist, der nicht aus seinem eigenen Anspruch rauskommt, dass das alles folgerichtig und stimmt. Also ein bisschen schade, das hat John Krasinski offensichtlich gekürzt. Ja, das hat er gekürzt. Und hat auch relativ wenig Leinwandzeit, dieser Typ, ne? Ja, und es ist schade. Aber na gut, so, was soll's. Ja. Irgendwo muss man kürzen, ne? Und es sind auch Geschichten überhaupt nicht im Film gelandet, die im Buch sind und so. Gott sei Dank. Insofern. Ja. Es ist schon, aber es gibt einfach immer Dinge, die sich lohnen, wo man denkt, ah, das ist eine geile Idee, ist irgendwie auch gut ausgeführt, aber irgendwie finde ich, dass der Film dann sein Timing nicht findet. Ja, Credits gebe ich ihm auf jeden Fall für den Schnitt. Ja. Ich habe das Gefühl, er macht im Schnitt in bestimmten Momenten noch sehr viel Gutes, wo er es schafft, einen guten Rhythmus zu, also der Film hat ein Grundproblem. Wir haben die ganze Zeit diesen Lounge-Jazz-Score, der sehr penetrant über dem gesamten Geschehen liegt. Ja. Und wir haben so diese Abfolge von Interviews, gemischt mit Dialogen, die in Kneipen stattfinden oder in Cafés. Und das plätschert dann so vor sich hin. Es gibt aber so ein paar Momente, wo der Schnitt sehr viel rausholt. Zum Beispiel, wenn wir diesen Typen sehen, der sich von sehr vielen Frauen trennt. Yeah. Und es ist ein sehr schön erzählt, wie er sagt, so, ja, ich weiß, ich glaube, ich bin nicht so gut für Frauen. Und dann merkt man, und dann wird halt gezeigt, so sehr in sehr schneller Schnittfolge, wie er 1000 Frauen immer wieder das Gleiche erzählt, um sie loszuwerden. Es ist großartig. Und im Buch ist das überhaupt nicht angelegt, dass der ganz viele Frauen damit, also kannst du das denken, so, dass dieser Vortrag, den er da hält, immer wieder passiert, immer wieder Frauen gegenüber, aber es ist halt ein Vortrag im Buch, es ist einfach nur ein Vortrag und es wird nicht darüber gesagt, wem er sie hält und wie oft er das gemacht hat oder nicht macht. Man könnte auch denken, er hält ihn jetzt einmal dieser Freundin. Ja. Und ich finde die Idee, die Krasinski da gehabt hat, einfach sehr, sehr gut. Ja, die das funktioniert. Wirklich mit einem Zusammenschnitt von ganz vielen Beziehungen, die er genau mit dem gleichen Vortrag beendet, irgendwie hinkriegt. Und es ist super, super gemacht. Ja. Ja. Und es gibt noch so zwei, drei andere Momente, wo der Schnitt so ein gewisses Tempo reinbringt, wo es auch so eine gewisse Enerviertheit gibt von der ganzen Situation, so eine gewisse Aggressivität. Also gerade wenn Männer sich aggressiv verhalten, wo dann auch nochmal Sachen hervorgeholt werden, die davor da waren und die einfach nochmal so kurz als Monologfetzen da reingeworfen werden. Da gibt es so ein paar Momente, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt macht der Schnitt was richtig gut, jetzt wird es richtig intensiv. Ja. Und jetzt bremst er auch wieder ab. Also ich finde den Schnitt an diesen Stellen teilweise sehr stark. Aber das Grundproblem bleibt halt bestehen, dass er sehr viel plätschert zwischen diesen sehr monotonen Situationen. Ja, Männer, die reden. Ja. Männer, die sich um Kopf und Kragen reden, aber halt Männer, die einfach reden und die einfach nur beobachtet werden. Und ich glaube, dass der Film auch zu verdichtet, zu schlau sein will. Er will mit jedem Satz, mit allem, jeder Situation, will er, vielleicht habe ich es aber auch aus dem Buch rausgelesen, noch mehr. Macht diese Prätentiösität aus, ne? Dass man als Zuschauer davor sitzen muss und sagen muss, oh mein Gott, was für ein Meisterwerk. Na, ist schon ein akademischer Film. Ja, natürlich. Und auch der... Aber du kannst auch, lass mal locker, weißt du, so das, mein Gefühl dazu, lass mal locker, du musst ja nicht die ganze Zeit nur rumakademisieren und dann das gehört, naja, wenn du das so machen willst, dann ist das ein Film für Vorlesungen, aber nicht fürs Kinopublikum. Er versucht es ja aufzubrechen mit Humor, auch so mit ein bisschen, ich freue mich eigentlich immer, wenn er es schafft, so ein bisschen auszubrechen. Ich mag diese Szene zum Beispiel, wo der Mann von seinem Vater erzählt, den er sehr lange nicht gesehen hat. Das ist absolutes Highlight. Und der ist an der Toilette und steht da und gibt ein Schwarzer, der der weißen Oberschicht das Handtuch hält. Und wir sehen das reingeschnitten in, also wir haben ihn klassisch in dieser Situation, dass er dieses Interview führt. Und dann werden sie aber da rausgebeamt und stehen dann in diesem Bad. Und der Vater spricht auch und wir haben so eine Montage, in der parallel Vater und Sohn erzählen. Und das hat eine super Dynamik und das ist eine wirklich spannende Szene. Ja, vielleicht auch, weil beide Männer nicht so hideous sind in diesem Moment, sondern wirklich einfach eigentlich beide sehr traurige Männer sind, die beide mit ihrem Schicksal zu kämpfen haben. Das fand ich das absolute Highlight des Films und ironischerweise der absolute Lowpoint des Buches. Oh. Den Text zu lesen im Buch war völlig irrelevant. Ja. Und der Film hat das hochgehoben auf den absoluten Höhepunkt dieses Films, finde ich. Und es ist so geil, da sieht man, was Film eigentlich könnte und was auch Krasinski eigentlich könnte. Ja. Krasinski kann sehr viel, was Inszenierung betrifft. Also ich weiß nicht, hast du The Quiet Place gesehen? Nee, glaube nicht. Das ist ein wirklich guter Film. Das ist eigentlich... Von wann ist der? Ich würde behaupten... Das ist doch jetzt sein Debütfilm gewesen hier, ne? Er hat ja vorher nichts anderes inszeniert, soweit ich das weiß. Ja, es ist ein Debütfilm und A Quiet Place war von 2018. Also fast 10 Jahre später. Ja, dann hat er einiges dazugelernt. Also beziehungsweise die Sachen zu selektieren gewusst. Er hat nicht viel dazwischen gedreht, ne, als Regisseur. Ja. Er hat geschrieben und produziert, aber er hat nicht viel gemacht. Bei Manchester by the Sea hat er nur produziert. Bei Promised Land hat er Drehbuch geschrieben. Und The Hollars war seine zweite Regiearbeit, die ich nicht kenne. Und A Quiet Place ist eigentlich so ein ganz klassischer Science-Fiction-Horrorfilm, wo es um diese Welt geht, in der die Aliens alles übernommen haben. Und das sind so insektenartige Wesen. Und das Besondere bei diesen ist, dass sie blind sind und sich nur auf ihr Gehör verlassen. Ja. Und wir folgen einer Familie, die auf der Flucht ist vor den Aliens, die irgendwie überlebt hat. Und das Besondere ist, die können Gebärdensprache, weil ihre Tochter taub ist. Ah. Und deswegen haben die sehr gut überlebt, weil die können alle miteinander kommunizieren, ohne dass sie verbale Sprache benutzen müssen. Und das ist, was er macht, ist eigentlich, er nimmt dieses Science-Fiction-Setup und erzählt das aber als Familiendrama. Und so zwischen Familiendrama, Horror und Science-Fiction, das ist wirklich ein starker Film. Und der inszeniert sowohl seine Spannungsmomente als auch seine dramatischen Momente sehr stark. Okay. Auf jeden Fall sehenswert. Okay. Und ja, also ja, der hat noch nicht so viel gedreht, aber ich finde, das sieht man, der kann was, ne? Ja, ja, man, das ist halt auch, ich habe aufgeschrieben, als Debütfilm ist es schon okay, kein Genie, aber auch kein hoffnungsloser Fall als Filmemacher. Wow, das klingt so hart. Ja, weiß ich nicht, aber man sieht schon, dass er das hinkriegt und dass er auch Ideen hat und gute Ideen hat, aber er kann in diesem Film, finde ich, noch nicht selektieren, was ist denn wirklich eine gute Idee und was hätte ich lieber nochmal überdenken sollen. Es reicht auch einfach nicht. Und noch kein Timing hat. Ja, Es reicht einfach nicht, das so über die ganze Laufzeit zu tragen. Das Timing ist ein großes Problem. Der Sound ist ein großes Problem. Es plätschert einfach auch alles, weil er es nicht schafft. Das stimmt, schafft, Stille sinnvoll einzusetzen. Es gibt keine ruhigen Momente in diesem Film. Es wird durchgängig gequatscht. Und das fehlt so ein bisschen, die Möglichkeit, mal Luft zu holen, die Möglichkeit, mal zu erstarren, mal wirklich zu pausieren und dann nochmal hoch aufzudrehen. Es ist zu viel Geplätscher. Ja. Und was hätte man mit der Frau machen sollen? Vielleicht hätte man der Frau noch mehr Konklusionen geben können, dass sie was damit anfängt mit dem, was sie da hat. Ich verstehe schon den Gedanken zu sagen, ich leg euch das mal hier hin, macht euch euren eigenen Gedanken. Aber dass sie irgendwas damit machen kann, sonst, weil sie macht überhaupt nichts. Steile These, wahrscheinlich hätte dieser Film, was Inszenierung betrifft, in Frauenhand gehört. Ja, absolut. Da bin ich, den Gedanken hatte ich auch. Ja, man müsste, weiß nicht. Es ist aber auch so, und ich muss das einmal kurz zugeben, wir sind im Jahre 2022, wir haben MeToo hinter uns. Mhm. Das Buch wurde 1999 geschrieben und reflektiert natürlich absolut die Zeit. Und dafür hat es schon, also dafür haben die Themen, die aufgeworfen werden, schon was sehr Progressives. Weil für Themen, die Zeit, ja. Klar, genau. Absolut. Ende der 90er waren das noch nicht so Themen, die so im Fokus standen wie heute. Deswegen denke ich, dass es schon auch ein sehenswertes Ding ist und auch so ein lesenswertes Ding ist. Und ich bin froh, dass ich auch mir das Hörbuch angehört habe und dann komplett die 4,5 Stunden oder wie viel das waren. Es hat sich durchaus gelohnt und hat sich ein Bild bei mir vervollständigt von der Zeit, die man ja auch ein bisschen mitspürt, weil ich ja auch in der Zeit irgendwie so beginnende Avancen, also ne, Interesse an Frauen und so. Und dann lernt man von der Generation, die gerade genau so ein Buch schreibt, wie das funktioniert mit dem Anbahnen von Liebesdingen und Einfangen von Sexualität und so. Ja. Und dann kann man das besser einsortieren. Ich fand das sehr hilfreich für mich. Es ist auf jeden Fall spannend zu sehen anhand von diesem Buch, wie sich der Diskurs entwickelt hat. Ja. Und gerade weil Buch und Film so akademisch sind, antizipieren sie natürlich Diskurse, die mittlerweile eher so in der breiten Gesellschaft wahrgenommen werden, die aber in den 90ern oder Ende der 90er, Anfang der 2000er, das war ja auch die Zeit, in der ich mit meinem Studium angefangen habe. Das war 2003 oder 2004 habe ich angefangen zu studieren, waren das Themen, die schon da waren, die in akademischen Milieus viel mehr diskutiert wurden. Ja. Stichwort Postfeminismus. Ja. Stichwort. Da kam doch überhaupt diese Gender-Sache überhaupt erst ins Studium rein. Die Gender-Sache ist genau das. Genderwissenschaften, als ich angefangen habe zu studieren, wurden Genderwissenschaften langsam so ein eigener Zweig in Deutschland. In Amerika war das ja alles ein bisschen früher, wie immer. Aber in Deutschland wurde es langsam so ein eigener Zweig in der Soziologie und Gender hat angefangen, Thema zu werden in allen Kulturwissenschaften. Und ich habe ja Germanistik studiert und Philosophie und Geschichte und in letzterem eher nicht. Das war damals noch sehr männerdurchdrängt und männlich thematisch durchdrängt. Mhm. Aber zumindest in Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft und Philosophie wurden diese Themen auch mehr reingetragen und ich hatte auch Kurse, wo das irgendwie so angedeutet wurde, wo da auch viel drüber diskutiert wurde und ich erinnere mich auch während des Studiums, war das ganz spannend, weil sich das so entwickelt hat, diese Frage, wie Feminismus im 21. Jahrhundert aussehen kann. Judith Butler wurde da sehr viel rezipiert zum Beispiel, die ja so als eine der großen Vertreterinnen des späteren Feminismus gilt. Der Film hat sehr viel davon, was ich auch so aus meiner Zeit kenne, als junger 20-Jähriger aus dem akademischen Milieu. Ja, genau. Aber halt nicht so in der breiten Gesellschaft diskutiert. Und wir stehen heute an einem Punkt, wo das mehr und mehr in die Gesellschaft reingetragen wird. Und dann gibt es auch den Backlash und dann gibt es auch den Kampf der Konservativen, die ihr klassisches Genderbild erhalten wollen. Ja. Und es ist auf jeden Fall ganz spannend, aber das ist es halt, ne? Es ist jetzt betrachten wir das Ganze als so historisches Relikt fast schon. Ja, so ein bisschen. Und nicht mehr als unterhaltsamen Film. Und der Film will ja ein unterhaltsamer Film sein, der ist ja als Komödie angelegt. Ja, das Problem ist bloß, ich lache sehr selten. Also ein paar Mal herzlich, aber recht selten. Zum Beispiel, wenn dieser eine Typ wirklich einen großen Vortrag darüber hält, wie er glaubt, dass man Frauen im Bett befriedigen muss und dann ausholt zu seinem letzten Satz und sagt, ich sage euch jetzt, wie das ist. Secret ist folgendermaßen. You've got to. Und dann kommt der Dialog von der nächsten Szene schon drüber und wir hören nicht mehr, was eigentlich sein Geheimnis ist. Was im Buch nicht so ist, im Buch erzählt es. Ah ja, und was ist das große Geheimnis? Das, was er vorher die ganze Zeit sowieso schon erzählt. Ja, natürlich. Also, er kriegt es nur nochmal in einen Satz zusammengefasst, insofern ist es egal. Also am meisten lachen musste ich bei dem, der tatsächlich ständig reingeschnitten wird, der immer wieder erzählt, wie sehr er Frauen mag. Das ist so krass. I love women. Und dann fängt er an aufzuzählen, was er alles an Frauen mag. I love how they giggle. Genau. Und es wird immer schlimmer. Ja. Und diesen Typ findest du immer unerträglicher. Und der kommt sehr früh, ne? Der sagt, ganz am Anfang kommt er so mit I love women und one of my best friends are women. Und dann wird er immer mal wieder reingeschnitten. Ja. Und dann aber auch in die harten Teile, ne? Wenn es dann plötzlich um Vergewaltigung geht und sexuelle Gewalt und so, dann ist der auch da drin. Und am Anfang findest du ihn lustig und dann ist es halt wirklich so ein Moment, wo dir das Lachen einfach im Halse stecken bleibt, weil du merkst, dass er... Also er ist von Anfang an widerlich, aber wird immer widerlicher mit jedem Wort, das er sagt. Ja, aber auch durch den Kontext, weil ich glaube nicht, dass nur vom Hören, jetzt denke ich ans Buch, das wirklich so eine schlimme Steigerung hatte. Aber dadurch, dass der Film den Kontext herstellt. I love how you can never understand them and the way that you just can't keep them from shopping. Was ist das? Wie krass ist das denn? Ich habe ein paar Zitate aufgeschrieben, die ich besonders... Women want to be both irresponsible and passionate. Das ist so krass, Männer, die sich darüber unterhalten, was Frauen wollen. Vor allem alleine schon dieser Überbau, was Frauen wollen. Oh mein Gott, man will ihnen die ganze Zeit in die Fresse schlagen. Also was ich auch ganz schlimm fand, was ganz Banales ist, ich fand auch, fand den Teil nervig, weil der hat für mich zu gar nichts geführt, außer zu zeigen, dass die beiden Typen widerlich sind. Als sie sich unterhalten über die Frau, die in den Typen verliebt ist, der ihr zu ihr sagt, ich komme zu dir und sie dann sogar noch anruft und faked, dass er im Flugzeug wäre. Mhm. Und aber sie erzählen einfach eine Geschichte von einer Frau, die halt ihre große Liebe erwartet und dann total zusammengebrochen am Flughafen ist, weil sie nicht kommt. Mhm. Und das wirklich widerlich ist, dass sie halt die ganze Zeit auf sie referieren als the one with the tits. Mhm. Und das ist so unangenehm, wie sie über sie reden. Ja. Und sie sagen, es geht eigentlich in dem Dialog darum, dass sie sagen, ey, Männer sind voll scheiße. Mhm. Und der lässt sie sitzen und das ist so voll ätzend. Und aber sie jedes sind Mal, sie wenn sie jedes Mal, wenn sie auf sie referieren, ist halt the one with the tits. Mhm. Und das ist so unangenehm. Ja. Yes. Krass. Und im Buch ist es natürlich wieder nur Monolog, ne? Und im Film ist es gut gelöst. Ist eine gute Idee, dass sie eigentlich zusammensitzen in einem Café und sich unterhalten und dann aber direkt in die Situation geworfen werden und sich dort aber ganz normal weiter unterhalten, als wären sie weiter in dem Restaurant oder sind halt auch weiter im Restaurant. Es wird nur visualisiert. Das ist ganz gut. Aber da war es auch so Style over Substance, ne? Weil die Geschichte ist komplett hohl. Ja, die Geschichte hat nichts. Ja, ist richtig. Vor allem, weil die Geschichte auf dieser einen Idee basiert, dass sie sich eben darüber unterhalten, wie scheiße Männer sind und sich dabei scheiße verhalten. Das ist das Einzige, die einzige Idee da sonst dabei. Ja. Naja. Und dafür wird halt der Geschichte viel zu viel Aufmerksamkeit gewidmet, weil die ist wirklich so im Zentrum. Ja, das ist eigentlich eines. Es gibt nur ganz wenige große Narrative in diesem Film und das ist halt eines davon. Hm. Ich gehe mal kurz durch die Sachen durch, die hier an Geschichten noch drin waren. Bevor ich zu dem großen anderen Ding komme, was noch erzählt wurde, relativ am Schluss, was ich noch ein bisschen verstörend finde. Der mit dem Paper? Der Einarmige, ich weiß nicht ganz genau, wie ich damit klarkommen soll. Ist das... ist das appropriate? Macht man das? Weiß ich nicht. Ich bin unsicher. Ich bin ein bisschen... Der war auf jeden Fall nicht ganz so hideous wie manch anderer von den Typen. Ja. Er redet sehr viel darüber, wie er seine Behinderung ausnutzt, um die Frauen flach zu legen. Und wie sagt er, more pussies than a toilet seat oder so. Mhm. Das ist wie er sich selbst beschreibt. Ja. Ach ja. Ja, weiß ich nicht genau. Es war halt auch so ein klassisches Trope. Es war jetzt nichts... Mhm. Also ich spiele mit dem Mitleid und dann heulen sie und dann lege ich meinen Arm um sie, also den gesunden Arm. Also ich weiß nicht ganz genau, ob das vielleicht eine komische Mischung aus misogynem Verhalten und dem Gedanken, man soll sich auch über Menschen mit Behinderungen genauso lustig machen wie über Menschen ohne Behinderung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Gedanke mit war bei dem Autoren. Nee, da würde ich ihm nichts Schlechtes nachsagen, weil er macht sich nie über diese Behinderung lustig. Ja. Er macht sich wirklich über das Verhalten von dem Typen lustig, beziehungsweise er beobachtet das Verhalten von dem Typen ja nur. Mhm. Aber natürlich mit einer klaren Wertung, auch einfach dadurch, wie es eingebettet ist. Aber da würde ich sagen, das ist, habe ich nicht als problematisch wahrgenommen. Mhm. Okay. Da gibt es noch diesen Typen, der sich alleingelassen fühlt, wenn sie kommt und sich selbst... Er trägt den Orgasmus der Frau nicht? What? Ich, Aber es ist so kurz, aber schmerzlos erzählt, wie er das so macht. Und ich fand es so ein What-Moment. Was ist da gerade passiert? Was hat er gerade erzählt? Es macht ihn traurig, wenn sie Freude hat. Und ich glaube aber, spätestens an dem Punkt bin ich auch voll, weißt du, bis oben hin voll mit irgendwelchen Situationen, wo Männer einfach seltsame Konklusionen führen und aus Situationen irgendwie nicht rauskommen und sich nicht erklären können, warum Frauen jetzt irgendwie, warum die Frau oder die Frau wie jetzt oder so reagiert hat. Also einfach überforderte Männer überfordern am Ende mich. Ja. Das heißt, ich kann auch, muss ich sagen, so ab zwei Drittel des Films den Sachen nicht mehr folgen, weil ich so voll bin von Scheiße, also misogyner Scheiße, dass ich einfach nicht mehr, die Toilette ist voll, ich kann nicht mehr. Ja, ja. Weißt du? Nachvollziehbar. Also es ist halt, ja, es ist einfach viel. Also der Film macht halt nichts anderes. Es sind einfach mal, wie lange geht der Film? Ist Gott sei Dank nicht so lange. Er geht 80 Minuten. Hm. Aber es sind 80 Minuten Männer, die Scheiße reden. Ja. Was fängst du mit der letzten Story? Ist das die letzte, ich weiß nicht, meinst die du, letzte, wo er von dem Hippie-Mädchen erzählt, ja, ach so, dass dann die vergewaltigt wird und die dann versucht, irgendwie mit einer Verbindung, die sie herstellt, einer Gemeinsamkeit, ihren Mord zu verhindern. Ich krieg nicht so richtig einsortiert, das soll. Ich glaube, es ist das, was der Film einmal zum einen will. Also der Film will am Schluss nochmal wehtun. Ja, wir haben eigentlich zwei Geschichten, die aufeinander folgen. Einmal Daniel, der mit dem Paper, der genau. Die ganze Zeit argumentiert, dass seine These in dem Paper ist, dass Frauen, und er sagt eigentlich Menschen, die missbraucht wurden oder verletzt wurden, dass die daraus letzten Endes auch was Positives ziehen können auf lange Sicht. Und er sagt, es geht nicht nur um Frauen, sondern es geht um Menschen, aber eigentlich redet er von Frauen und er will dabei edgy sein und dann steigert er sich auch so rein in diese Geschichte und dann sagt er nochmal, was ist, wenn ich dir erzähle, dass das meine Schwester war, was ist, wenn ich erzähle, dass ich das war? Mhm. Was ist deine Interpretation? Ist er derjenige, der es erlebt hat oder ist er es nicht? Ich glaube, es ist, und das ist so ein schwieriges Thema, grundsätzlich darüber zu reden. Ich glaube, es ist so, er spricht das Thema an, was auch irgendwie nachvollziehbar ist, hey, wir Männer können auch Opfer sein. Mhm. Und es gibt ja auch diesen Zitat irgendwie, warum sind Frauen was Besonderes? Irgendwie, es geht irgendwann um Verletzungen und warum ist bei Frauen was Besonderes, wenn sie verletzt werden? Und es ist natürlich ein Thema, das von Sexisten gekapert wird. Ja, genau. Die dann sagen, hey, und wir haben hier die Statistik, dass Gewalt in 60% der Beziehungen von Frauen ausgeht und so. Und dann und deswegen ist es so ein schwieriges Thema. Und ich weiß nicht, ich finde es schwierig. Offensichtlich ist es ein verletzter Mensch. Offensichtlich ist es ein Mensch, der sehr viele Probleme mit sich rumträgt, der die irgendwie bewältigen muss. Und was er macht, ist definitiv der falsche Weg. Weil er versucht irgendwie durch edgy, provokante Thesen zu schockieren und da irgendwie eine Reaktion zu erzeugen. Wobei ich gar nicht so böse sagen will, das ist der falsche Weg, weil dazu gehört auch, dass jeder Mensch seine eigene Art und Weise finden muss, mit Dingen umzugehen, die er erlebt hat. Ohne wiederum anderen Leuten weh zu tun. Ja. Natürlich. Und ich finde halt sein Verhalten sehr übergriffig. Also es ist schon übergriffig, als er sie die ganze Zeit nervt damit, ja, dass sie was natürlich dazu sagen soll. Ja. Und dass er nicht ablässt. Und ich finde, es ist auch übergriffig, weil er, naja, es ist ja einer der wenigen Momente, wo wir einen Dialog haben zwischen ihm und ihr. Ja, Dialog ist fast schon übertrieben. Ja, aber zumindest, wo sie sich mit einem Mann unterhält und nicht als Interviewerin, sondern es ist eine professionelle Situation eigentlich, beziehungsweise in dem Fall eher eine private Situation, die er kapert. Ja. Und das hat was sehr Übergriffiges und auch was nicht gewalttätig, doch auch gewalttätig. Ja, doch, ja, es hat was Gewalttätiges. Seine Art zu kommunizieren mit ihr hat was Gewalttätiges. Mhm. Und seine Art, wie er ihr auf die Pelle rückt, hat was Gewalttätiges. Ja. Und deswegen empfand ich das als unangenehm. Und ich glaube, das ist aber auch das, was der Film erzählen will, weil dann kommt ja direkt danach diese Szene von ihrem Freund, den ich immer noch nur John Krasinski nenne. Er hat auch irgendwo einen Namen, ich glaube, er heißt Ryan, der ihr dann, wo er sich so reinsteigert in dieses Erzählen, dann erzählt er diese wirklich schreckliche Geschichte von der Frau, die vergewaltigt, die im Auto sitzt und feststellt, neben mir sitzt ein Vergewaltiger und der wird mich umbringen. Hm. Und dann findet sie als Lösung, dass sie sich ihm hingibt in der Vergewaltigung. Also er hat diese Geschichte von ihr gehört, dass es Frau, mit der er Sex hatte. Ja. Und dass sie sich also nicht nur hingibt, sondern dass sie ihm Verständnis entgegenbringt. Genau, ihm sogar Liebe entgegenbringt, glaube ich, wird sogar gesagt. Sie Absolut. Guckt ihn genau an das, und sie liebt ihn in diesem Moment. Ja, dass sie alles aufbringt, alles Liebe, was sie in sich hat, auf ihn projiziert, damit er dann nicht mehr in der Lage ist, sie umzubringen, weil er damit nicht rechnet, weil auch, und das sagt auch das Buch, ich weiß nicht, ob es im Film gesagt wird, weil die meisten Mörder, Sexualstraftäter, die zum Mörder werden, dann am Ende auch noch ihre Opfer objektifizieren. Und wenn du dein Opfer nicht mehr objektifizieren kannst, weil dir zu viel Personelles übermittelt wird, wie eben zum Beispiel Liebe, dann hast du Schwierigkeiten, damit durchzuziehen. Ich finde die These an sich, ja, okay, ja. Aber ich weiß nicht, was ich mit der Geschichte anfangen soll, weil das ist so gruselig. Das ist so, also das ist auch eine Konklusion, die im Buch noch viel weiter getrieben wird. Die wird so weit getrieben, dass sie am Ende, das Opfer der ganzen Geschichte, am Ende denkt, glaubt, dass ihr von einem Engel dieser Typ geschickt wurde, weil sie jetzt die Retterin dieses Menschen sein kann und dass sie was Gutes tut und dass sie wirklich diese Verbindung einfach nicht mehr loslassen kann, sondern ihm wirklich Liebe entgegenbringt. Yeah. Auch darüber hinaus, wenn er dann wieder abhaut. Also sie überlebt ja und er haut dann irgendwann wieder ab. Er sagt ja, sie war dankbar dafür, auch im Film. Ah, ja, she had learned more about love that day with the sex offender than in any other stage of her spiritual journey. Ja. Ich glaube, was ganz wesentlich ist in dieser Szene, was wir hier hören, ist die erzählte Geschichte aus dritter Hand von einem Mann. Ja, ja, ja, genau. Ich glaube, das ist ganz wesentlich, um dieser Geschichte auf den Grund zu kommen. Hm. Dass es seine Art ist, wie er die Geschichte von ihr rezipiert hat und wie er die Geschichte weitergibt. Und da finden Filter statt, sowohl bei seiner Rezeption als auch bei seinem Weitererzählen. Ja. Ich finde allerdings eben diese Geschichte am komplexesten und deswegen fast schon verantwortungslos auf diese Art und Weise in den Film zu packen. Weil die nicht durch den Film nicht lesbar ist. Die ist, wenn du ein Buch vor dir hast, vielleicht noch lesbar, weil du immer wieder ein Stückchen zurückgehen kannst und deine Gedanken machen kannst. Wie wenn du vor einem Bild stehst und dir das Bild anschaust, kannst du immer wieder Schritt zurück machen, angucken, dir Gedanken machen, das Bild weiterlesen. Wie eben in einem Buch. Ja. Und so finde ich es auf diese Art und Weise, wie das da drin ist, das ist zu komplex. Du musst eine Möglichkeit geben, da durchzukommen. Du musst als Zuschauer die Chance haben, zu verstehen, wenigstens Zeit oder irgendeine Möglichkeit haben, dich festzuhalten und zu verstehen, was da gerade passiert und was daraus resultieren könnte für dich. Ich finde es halt krass. Also, es ist ja, diese Geschichte ist ja im Prinzip. Das ist ja eigentlich ihre Break-up-Szene. Also zumindest habe ich sie so gedeutet, weil eigentlich geht es ja darum, dass sie persönlich, also sie sagt zwischendurch irgendwann mal, sie hatte keine Zeit, das Paper von dem einzulesen, weil sie persönliche Probleme hatte. Ja. Und eigentlich haben wir hier so ein bisschen das, was parallel läuft, dass sie sich von ihrem Freund trennt oder er sich von ihr trennt, dass sie sich auf jeden Fall trennen. Mhm. Und die Geschichte ist ja quasi der Aufhänger dazu, dass er dann so ansetzt zu dem, dass er sagt, und ich sehe, du beurteilst mich, du guckst mich nur an, also wo er seinen Monolog hält und sie guckt einfach nur und ist passiv. Mhm. Und es geht weiter, nur judge me, you bitch, are you happy now? Mhm. Und I don't care und es geht immer weiter, ne? Er hört einfach nicht auf. Yeah. Vielleicht ist es auch ein Weg, dass er diese Geschichte präsentiert, um ihr zu zeigen, was falsch an ihr ist. Weißt du, dass das Verhalten, also weil wirklich zu sagen, wir haben es hier mit Hideous Man zu tun, das ist eigentlich das, was er sich wünscht. Er will diese Ergebenheit, er will, dass die Frau sich ihm hingibt, wenn es ist vielleicht auch so wirklich dieses ganz banale Sexthema, so naja, wenn der Mann das will, ich habe eigentlich keine Lust gerade, aber und das ist ja auch ein Thema, was bis zum heutigen Tag ganz groß ist, dass Frauen machen, dass Frauen Sex mit ihren Freunden, mit ihren Männern haben, einfach weil sie glauben, naja, ich habe eigentlich keine Lust. Aber weil sie das Gefühl haben, sie schulden es ihnen oder so. Ja, genau. Und ich glaube, da wird halt gezeigt, diese männliche Perspektive, dass er sich so eine Frau wünscht. Das ist eigentlich das, was er von ihr will. Er will von ihr diese Passivität und diese Hingabe, obwohl... Und Dankbarkeit. Und Dankbarkeit für eine Vergewaltigung. Er will sie vergewaltigen können eigentlich. Das ist die Quintessenz. Und er ist wütend auf sie, dass sie das nicht zulässt. Eieiei. Aber kommst du darauf, während du den Film guckst, während du dieses Ding anschaust oder... Was machst du damit? Nee, da ist zu viel, um das zu reflektieren. Ja, genau. Es ist einfach, es kommt Schlag auf Schlag, Wort auf Wort und dann ist die Szene ja auch schon vorbei. Und deswegen, man kriegt das irgendwie, ich finde es zu harten Brocken für das bisschen, was er eben einem Raum gibt, diese Geschichte. Ja. Und es ist ja eine eigenständige Kurzgeschichte im Buch. Ich finde, aber es ist im Buch auch als ganz klar als Monolog von einem Mann, der diese Geschichte erzählt. Genau, der Mann, der aus dritter Hand quasi kriegen wir die. Ich glaube, das ist das Thema eigentlich der Geschichte und das ist halt auch so der Höhepunkt dieses Films, dass hier gezeigt wird, dass dieser Mann sich wünscht, dass er seine Freundin vergewaltigen kann. Mhm. oder dass er eine Frau vergewaltigen kann, dass das für ihn der Traum ist, eine Frau, die sich der Vergewaltigung hingibt und dass sie es genießt, dass sie dankbar ist für die Vergewaltigung. Und Männer sind nun mal Schweine. Ja, naja, also, aber ich glaube, dass es im Buch gar nicht so sehr darum geht, ich müsste es nochmal nachprüfen, aber im Buch ist es schon so, dass die Konklusion ja auf ihrer Seite zwar Dankbarkeit ist, aber auf seiner Seite, also des Vergewaltigers Seite, passiert die Vergewaltigung unter Tränen und unter Erkenntnis, dass es nicht gut ist. Und ich glaube, das steht ja ein bisschen im Wege der Erkenntnis, dass der Typ eigentlich will, dass er sie vergewaltigen kann. Es gibt ja noch den Epilog, ne? Also wir haben diese Szene, diese Erzählung, End of Story. Und dann haben wir nochmal sie, wie sie mit ihrem Kollegen oder Vorgesetzten, keine Ahnung, erzählt. Professor, dass, was sie vorhat, was sie machen will. Und dann sagt sie ja nochmal, das ist eigentlich der Moment, wo sie dann sagt, sie will die Männer interviewen. Mhm. Also wir haben fast so einen Prolog, der hinterhergeschoben wird. Ja. Und wo sie sagt, dass sie glaubt, dass das der Weg ist, um zu verstehen, was da passiert. Wo wir jetzt heute eigentlich die ganze Zeit gesagt haben, nee, vielleicht ist es besser, auch nicht nochmal dem Ganzen so Raum zu geben. Ja. Dann haben wir diesen quasi wirklich Epilog, diesen Every Man I Fall For. Mhm. Und ganz kurz die weibliche Perspektive angeteasert wird. Ja. Wo zumindest mal eine Frau was sagen darf. So minimal, ja. Das ist nämlich eigentlich das, wo ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll, weil ich das Gefühl habe, dass da irgendwie, also was soll uns dieses Ausfaden fast schon aus dem Film mit einer weiblichen Stimme sagen und warum wird dieser Epilog, warum ist das da? Ich hätte bei End of Story, wenn er zu ihr sagt End of Story, wäre für mich irgendwie so das Ende des Films gewesen. Ja. Will der Film sich selbst rechtfertigen damit nochmal? Ich weiß nicht, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, was da eigentlich passiert ist noch. Ja, es ist ja auch so, es plätschert so hin und plätschert so raus und wir haben diese Frau, die halt sagt und dass jedermann gleich ist, in den sie sich verliebt und dass es immer aufs selbe hinausläuft und davor halt das Gespräch von ihr mit dem Professor, dass sie die Männer jetzt interviewen will. Ist der Film ein Hideous Man, ohne es zu wissen? Ja. Also um jetzt mal richtig hart reinzuhauen, ist der Film genau das, worüber er sich lustig macht? Ist er genauso ein Arsch? Ja, und deswegen reden wir ja vorher so lange über Wallace, weil der eben so eine Schnittmenge mit sich selbst, mit seinem eigenen Werk hat, dass das nicht auseinanderhaltbar ist. Und vielleicht reflektiert unwissentlich der Film das nochmal. Ja. Ja. Deswegen hatte ich so auch Schwierigkeiten die ganze Zeit beim Film gucken, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, irgendwie ist es mir unangenehm, weil ich glaube, dass ich mir etwas über Vergewaltiger von einem Vergewaltiger anhöre. Mhm. Ja. Und das ist so, komisch. Und ist es Rechtfertigung? Also würdest du so weit gehen zu sagen, dass der Film irgendwie oder dass der Film eigentlich erklären will, aber dabei anfängt zu entschuldigen und zu rechtfertigen? Passiert ihm das? Der Film ist einfach hochkomplex pervers. weil er sich selbst genug kennt, seine eigenen Muster genug kennt, also Wallace, und seine Probleme damit und seine Reflexion damit, aber nicht in der Lage ist, davon abzusehen. Mhm. Und das Motiv haben wir ja ganz oft bei so Sexoffendern. Ja. Ja, und auch bei Kunstwerken, die sich damit auseinandersetzen, mit dem Thema. Ja. Dieses exploitative Moment, dass du versuchst, was darzustellen, was ganz schrecklich ist, und du weißt, das ist ganz schrecklich. Mhm. Und plötzlich, während du das inszenierst, kommst du in so eine Faszination daran. Das Problem haben Kriegsfilme. Ja, das ist Problem. Das Problem haben aber auch Filme, also ganz schlimm ist es teilweise im Kino der 70er, 80er Jahre Filme, die Vergewaltigung thematisieren und die Vergewaltigung auch als was Schlechtes darstellen und die dann trotzdem die Nacktheit und Erotik der Frau ausbeuten in diesen Szenen. Ja, genau. Oh mein Gott. Ja, ist schwierig. Ich finde, das ist ein sehr komplexer Film auf vielen Ebenen und deswegen schwer zu sortieren und einzusortieren. Wenn man es schafft, den Film vom ursprünglichen Autoren zu lösen, was ich finde, dass Krasinski nicht schafft. Der kommt nicht weit genug vom Text weg, um eine Eigenleistung ausreichend hinzustellen. Das klingt ein bisschen gemein, aber ich glaube, er hätte stärker seine eigenen Ideen unterbringen müssen, um ein eigenständiges Werk zu schaffen. Ein bisschen mehr Mut. Ja. Aber vielleicht ist Krasinski, vielleicht hat er sich, ich weiß es nicht, er ist so ein netter Typ. Ja. Vielleicht hat er sich auch einfach ein bisschen übernommen bei dem Thema. Ich glaube auch. Vielleicht ist er doch eher der Typ, der sowas inszenieren sollte wie A Quiet Place. Der große. Also, ich will ihm natürlich trotzdem Kudos geben, dass er es versucht hat. Ich finde das wahnsinnig wichtig, das zu versuchen. Aber ich befürchte, er steckt da irgendwie, es ist in Schrödingers Film, aber scheitert oder nicht, entscheidet sich genau in dem Moment, wo man ihn guckt, aber jeder einzeln. Oh. Okay, das ist vielleicht bei jedem Film so, aber egal, das war eine gute Metapher, Leute. Ja, jetzt sitzen wir da. Ne? Jetzt sitzen wir da und können nichts damit anfangen. Wollen wir einfach mal versuchen, eine Überleitung in unsere Top 3 zu kriegen? Bitte. Jingle. Unsere Top 3. Unsere Top 3. Hideous Man. Ja, also ich meine, was anderes. Ne? Was gibt es sonst anderes als Top 3 zu nehmen als Hideous Man? Wie ist eigentlich deine Definition? Wie hast du das Wort Hideous für dich überhaupt interpretiert? Ich habe immer das Gefühl, dass es ein großes Wort ist für viele kleine Möglichkeiten, ja, das zu interpretieren. Ich glaube, was ein Hideous Man ist, können am besten Leute interpretieren, die entweder Frauen sind oder trans, ja, und die ein unangenehmes Gefühl haben, wenn sie sich mit diesem Mann unterhalten. Oder wenn sie diesem Mann begegnen. Ich glaube, es gibt so, was er sagt, wie er es sagt und wie er auf Frauen blickt oder wie er auf Transsexuelle blickt. Aber dann hast du zum Beispiel schon eine Konnotation auf diese misogyne Geschichte. Das spielt eine ganz große Rolle, auf jeden Fall. Es ist, was aber gar nicht sein muss bei Hideous. Wenn du einfach nur Hideous Men können auch Männer sein, die einfach nur lachhaft idiotisch auftreten, dann ist der Gefahrenmoment ein Stückchen kleiner. Aber es gibt auch Hideous Men, die richtig gefährlich sind und hässlich und weißt du? Ja, es findet natürlich auf so einem Spektrum statt. Und ich habe es auch sehr viel mit dieser, ich verbinde es sehr stark mit dieser toxischen Maskulinität. Ja, okay. Dass es nicht unbedingt Gefährlichkeit bedeutet, aber dass ein bestimmter Blick auf sich selbst und ein Blick auf die Welt und die Welt gehört mir und ein Egoismus, der andere Menschen aus einem ganz spezifischen Blickwinkel sieht. Und in diesem spezifischen Blickwinkel sind dann andere Männer entweder eine Bedrohung oder so ein Buddy zum Mist machen. Ja. Pro. Frauen sind freiwillig. Ja. Auf Transsexuelle kommt man gar nicht klar, weil sie irgendwie anders sind, weil sie das genau das, was man als Eigenwahrnehmung hat, in Frage stellen, mit den klaren Grenzen. Mann, was ist Mann, was ist Frau? Mhm. Und Homosexuelle sind auch verstörend, ich weiß es nicht. Aber so würde ich sagen. Also ich glaube, dieses Männliche ist sehr wichtig dabei. Hideous Men sind was anderes als Hideous People oder Hideous Women oder Hideous Whatever. Mhm. Hideous Man ist der alte weiße Mann, bevor er alt wurde. Aha. Das ist ein Hideous Man. Aha, okay. Ich habe alten Männer da drin. Ich hab eine Frau drin. Du hast eine Frau drin? Oh, ich bin voll gespannt. Oh, okay. Okay. Ja. Das Konzept von Hideous Men findet sich, aber du musst ja anfangen, oder? Ja, aber du musst jetzt noch mal ganz kurz sagen, was dein Konzept ist. Oder willst du das an deine zuerst... Also ich habe Hideous nicht in einem Vokabelheft gelernt. Ich habe das irgendwie durch eine Akquirierung von Sprache, durch einfach Sprechen. Das heißt, ich habe nie eine Definition von Hideous von Anfang an gelernt. Und ich habe dadurch irgendwie am Anfang die Konnotation von lächerlich gehabt. Die habe ich gar nicht drin. Ich habe... Also natürlich hässlich und so eine gefährliche Note, aber eben auch so eine Lächerlichkeit. Ja. Aber ich weiß nicht, wo die herkommt und ich weiß nicht, ob die kulturell unterlegbar ist oder ob ich das irgendwo einfach in meinem Kopf zusammengebastelt habe. Ohne es nachzuschlagen, wäre meine deutsche Übersetzung widerlich. Ja, okay. Und jetzt habe ich Oxford Dictionary, der sagt very ugly or unpleasant. Und jetzt will ich auch einmal gucken, was Google Translate sagt. Hideous. Abscheulich, sagt Google. Willkommen abscheulich, beim Seminar. Hässlich, scheußlich, grässlich. Englische Kultur. Ja, grauenhaft, entsetzlich. Ursprünge. Aber das, okay, du hast offensichtlich so diesen humoristischen Aspekt stärker drin. Ich habe tatsächlich diesen unangenehmen, widerlichen. Ja, aber ich habe ja im Zuge der Recherche für diese Liste dann nochmal nachgeschaut, was es denn eigentlich wirklich heißt. Und es deckte sich halt streckenweise, weil widerlich gehört auf jeden Fall dazu, aber dieser humoristische Aspekt hat sich in der Recherche nicht gefunden, in diesem Wort, in dieser Wortbedeutung, nicht so viel. Nur irgendwo in Synonymen ganz unten in Listen, wo dann tatsächlich mal dieser humoristische Gedanke mit reinkam. Aber das war so minimal, dass ich das in meiner Liste dann doch weniger untergebracht habe. Ich habe tatsächlich was, ein bisschen mein Plan, Hideous Man zu zeigen, die nicht als Hideous Man inszeniert sind, weil ich das besonders spannend finde. Ich glaube, wir haben in der Filmgeschichte und in der Kulturgeschichte sehr oft die Darstellung von Hideous Man als Helden oder als Sympathieträger. Ja, und wenn man sie aus dem heutigen Blickwinkel betrachtet, stellt man fest, Aber was unterscheidet dein Hideous Man von The Toxic Man? Nicht sehr viel. Toxic, aber es ist ja ein Unterschied, ne? Ist es ein Unterschied? Ja. Ist Hideous Man vielleicht nicht einfach ein Begriff aus den 90ern für das, was wir heute Toxic Man nennen würden? Naja, das Wort Hideous gibt es jetzt nicht erst seit den 90ern. Na, Toxic hat nochmal zusätzlich diese Konnotation, dass es auf viel mehr nach außen wirkt. Toxische Maskulinität hat auch das Problem, dass sie Peergroups formt, dass sie toxisch ist nicht viral, aber das Virale schwebt mir die ganze Zeit im Kopf rum, dass sie irgendwie sich verbreiten kann und dass sie wirklich gefährlich ist, weil sie andere ansteckt. Okay. Vielleicht wäre sogar ein besserer Begriff als toxische Maskulinität, sowas wie virales zu wertneutral. Aber sowas, weißt du, so virale, toxische Maskulinität, etwas, was ansteckend ist. Na gut, das war es aber damals auch schon, das ist ja kein neues Phänomen. Es ist nur neu definiert. Ja, der Aspekt tritt vielleicht heute stärker rein, dass mehr drauf geschaut wird, wie das Strukturen erzeugt. Ja, das ist ja grundsätzlich in der ganzen identitätspolitischen Debatte in der Linken, die wir heutzutage haben, wird ja ganz stark auf die Strukturen geschaut. Das macht ja auch die Critical Race Theory zum Beispiel. Ja. Dass es eben gar nicht mehr so sehr darum geht, einzelne Aspekte rauszugreifen, einzelne Personen rauszugreifen, sondern vielmehr zu sagen, wie ist der strukturelle Kontext, in dem solche Personen agieren und wie befinden wir uns selbst in diesem strukturellen Kontext und wie haben wir das auch mitgekriegt, wie sind wir toxisch maskulin erzogen worden. Also eigentlich viel mehr Selbstreflexion, was witzig ist, weil die Rechte der Linken ja ganz oft vorwirft, so ihr wollt uns die ganze Zeit anklagen, uns bösen Männer, uns böse Weiße und so weiter. Dabei ist eigentlich das, was die Linke heutzutage im Diskurs macht, viel mehr zu sagen, wir wollen nicht den Einzelnen angreifen, sondern wir wollen schauen, was ist die größere Struktur drumherum. Ja. Wie haben das Rechtssystem und die soziale Lage und so weiter, wie haben die rassistische, sexistische Stereotype weitergetragen in der Gesellschaft? Genau. Spannend. Da versuchen zwei Gruppen auf unterschiedlichen Ebenen zu argumentieren und ich glaube, die Rechte versucht es immer auf etwas runterzubrechen und runterzuziehen, wo sie das Feld beherrschen. Ich glaube, das linke Feld, was die beackern, das beherrschen sie halt so schlecht und deswegen kommt das dann immer so runtergezogen. Das sieht man in Kommentarspalten ganz viel. Dass Leute versuchen es auf irgendwas runterzuziehen, wo sie argumentativ stark sind. Ja, naja, und weil es auch einfach so ist, die Rechte ist halt sehr erfolgreich damit, das Narrativ zu verbreiten, dass man sich dagegen verteidigen muss, von den Linken angeklagt zu werden. So, ne? Also wenn man zum Beispiel sagt, naja, da gibt's ein rassistisches Problem der Polizei. Ey, hast du gerade alle Polizisten Rassisten genannt? Ja. Nein, hör nochmal genau zu. Was habe ich gerade gesagt? Ja, es gibt rassistische Probleme in der Polizei. Das heißt nicht, dass alle Polizisten Rassisten sind. Genau. Aber das ist das, womit sie punkten können, weil niemand fühlt sich gerne beurteilt und niemand fühlt sich gerne verurteilt. Und das heißt, damit können sie punkten, wenn sie zu dir sagen, pass auf, sonst wirst du auch noch als böser, rassistischer Sexist bezeichnet. Meine Güte. Okay, hast du einen Platz 3? Ja, mein Platz 3 ist ein Filmklassiker aus dem Jahre 1964 und ein Musical. Henry Higgins aus dem Film My Fair Lady aus dem Jahr 1964. Aha. Wer sich erinnert, Henry Higgins ist ein Professor für Sprache und er macht eine Wette mit einem Freund, dass er jede Frau oder jeden innerhalb kürzester Zeit zu einem angesehenen Mitglied der Gesellschaft machen könnte. Und dann nimmt er sich als Exempel Eliza Doolittle, ein Blumenmädchen, das Blumen verkauft, und nimmt sie bei sich auf und bringt ihr Sprache bei, um sie zu eben dieser großen Lady zu machen. Und er ist so ein widerliches Arschloch. Aber was erzählt wird in dem Film, ist eine Romanze zwischen den beiden. Ja. Und am Schluss verliebt sie sich auch irgendwie in ihn und sie diskutieren sogar über seinen Sexismus, aber der Film endet damit, dass sie zu ihm zurückkommt und er sagt, Eliza, hol mir meine Pantoffeln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schrecklicher Typ in einem wirklich schönen Film. Audrey Hepburn als das Blumenmädchen Eliza. Großartig. Und der Film ist auch wirklich süß, aber er basiert auf einem Drama von George Bernard Shaw, Pygmalion, wo diese Romanze nicht so drin ist, sondern das Ende komplett anders ist und es wurde dann so Für den amerikanischen Filmmarkt wurde es eingesüßt. Und damit wird so eine toxische Romanze entwickelt, weil sie wollen unbedingt eine Rom-Com erzählen, in der die beiden Protagonisten zusammenkommen. Ja. Eben das Mädchen von der Straße und der arrogante Professor. Und wir sollen Sympathien für ihn dann haben irgendwann. Mhm. Aber er ist ein widerliches Arschloch. Wie endet das bei Shaw? Bei Shaw verliebt sie sich in jemand anderen. Aha. Und heiratet den dann. Und es endet damit, dass der Professor allein in seinem Zimmer sitzt und sagt, sie will den heiraten. Und sich kaputt lacht. Wir hören seinen inneren Schmerz dabei, während er darüber lacht, dass sie den jetzt heiraten will. Die Vorlage ist auch besser als das Stück, aber es ist halt ein Musical. Ne? Sie haben, was die Amerikaner gerne machen, sie nehmen einen harten Stoff und machen ein süßes Musical draus. Fuck. Na gut. Mein Platz 3 ist, jetzt bin ich ja gespannt, was du sagst, Dolores Umbridge. Nein. Dolores Umbridge, nein. Okay, aber bitte rechtfertige dich. Ich finde, dass Dolores Umbridge voll so geschrieben ist wie der Hideous Man, bloß eben das... Und dann hast du auch noch J.K. Rowling. Oh, ja. Das ist ja noch viel schlimmer. Wir reden über Hideous Werk und Man. Autor musst du trennen. Und du hast kurz Dolores Umbridge in Harry Potter Teil 5, eine Lehrerin, die neu an der Schule anfängt und die fürs Ministerium arbeitet und weder Harry noch Dumbledore mag und die Schüler quält und aber mit einer zuckersüßen Art. Ja, also die hat so viele furchtbare Kommunikationsmittel drauf, um Leid zu gaslighten und so. Also. Nee. Aber sie ist eigentlich so ein Musterbeispiel für eine hideous woman? Ja. Und die vielleicht auch so diese Figur, die so zuckersüß ist und so ganz nett und dann dabei richtig böse Sachen macht. Und man könnte sogar überlegen, ob sie ein sexistisches Trope ist. Also, ich weiß nicht, ob ich mit deinem Platz 3 glücklich bin. Und dann J.K. Rowling. So, ja, aber das Frau Rowling, wollen wir uns über Männer und Frauen unterhalten? Nein. Wollen wir uns über Transsexualität unterhalten? Natürlich. Das ist immer nett, mit einem interessanten Gesprächspartner gesellschaftspolitische Themen auszudiskutieren. Oh Mann, Flor. Aua, aua, aua. Das ist dein Platz 3, nicht meiner. Was unterscheidet sich denn? Nimm Ron. Was? Ron ist ein hideous man. Was? Ja. Oh. Hermine, du bist zu gut für ihn. Ja, Ron stimmt. Ist die ganze Zeit ätzend und dumm. Ron ist ein Kind. Ja, okay. Okay. Dolores Umbridge. Was ist der Unterschied zwischen einem hideous man und einer hideous woman? Was ist denn der Unterschied dann? Na, ich glaube, eine hideous woman arbeitet mit dem, und wir sind hier bei Stereotypen, um das gleich zu sagen, ne? Ja. Mit den Waffen der Frauen. Das heißt, sie ist hinterhältig, nach vorne raus nett, aber macht dich hinter deinem Rücken fertig. Hm. Ihre Waffen sind mehr so Psychoterror und andere gegen dich aufzustacheln und so, während ein hideous man direkter ist und mehr mit seiner Stärke und mit seiner Aggressivität versucht zu dominieren. Ich wollte mit meinem Platz vielleicht ein kleines bisschen zu sehr das Konzept in Frage stellen oder du wolltest schlau wirken? Du wolltest das machen, was Daniel in seinem Paper macht. Du wolltest schocken for shock value. Aber nein, das wolltest du natürlich nicht. Aber weißt du, im Wort shock value ist ja auch das Wort value. Value, das stimmt. Okay. Und im Wort Zitronenfalter ist das Wort Zitrone. Denk mal darüber nach. Ja, und der faltet Zitronen. Okay, also, dein Platz 2. Mein Platz 2. Und ich muss, es tut mir so leid. Ich keine Episode ohne Wrestling. Mein Platz 2, und es steckt schon im Namen, und deswegen ist es so toll, Macho Man Randy Savage. Ein Wrestler aus den 80er Jahren. Okay. Es zählt als Kunstfigur. Das Besondere ist, der Macho Man hat in den 80ern angefangen zu kämpfen. Oder in den 70ern eigentlich schon. Aber in den 80ern wurde er populär. Moment. Willkommen bei Plors Wrestling Wissen. Wir brauchen dafür eigentlich so ein Jingle. Macho Man war einer der berühmtesten. Kennst du den Namen? Natürlich, wer kennt Macho Man nicht? Das ist doch der da immer gekämpft hat und so. Einer der berühmtesten Wrestler der 80er Jahre. Vor allem dadurch bekannt, dass er mit Hulk Hogan irgendwann zusammen gekämpft hat. Und dann hatten sie auch einen Streit. Wer diesen Podcast zum ersten Mal hört, es ist schockierend, aber ich finde Wrestling-Geschichte total spannend und ich unterhalte mich total gerne darüber und ich informiere mich total gerne darüber, obwohl Wrestling sowas Absurdes ist. Aber da müsst ihr jetzt alle durch, auch Johannes. Der hat schon ein paar Wrestling-Anekdoten hören müssen. Ja, und ich bin ganz froh, dass du sie nicht der Kämpfe wegen guckst, sondern wegen der ganzen schauspielerischen... Wegen der schauspielerischen Eleganz, die dahinter steckt. Ja. Das Problem bei Macho Man Randy Savage ist, dass Randy Savage sehr ähnlich war wie den Charakter, den er verkörpert hat. Hm. Und zwar war Macho Man ein schillernder Typ, der, wie der Name schon sagt, so alle Frauen kriegt und so weiter. Und er bekam eine Frau zur Seite gestellt, Miss Elizabeth. Die war seine Managerin in der Story. Ja. Und die hat ihn immer zum Ring begleitet. Und so zur Story hat gehört, dass sie immer für ihn die Ringseile angehoben hat, damit er durchsteigen konnte. Ne? Also okay. Sie war wirklich so, eigentlich war sie war nicht Managerin, sondern sie war auch irgendwie so seine Dienerin. Mhm. Und er wurde aber trotzdem beliebt. Obwohl er, also er war am Anfang, war er so eher ein Heel. Und dann wurde er aber beliebt. Und dann haben sie ihn irgendwann zum Babyface, also zum lieben Wrestler gemacht. Okay. In der Story. Miss Elizabeth hieß eigentlich Elizabeth Ann Hewlett. Und war die Frau von Randy Savage in realen Leben. Okay. Und es sind dann sehr viele Geschichten kursiert, dass Randy Savage, also der echte Typ, der den Macho Man gespielt hat, extrem protective war, was seine Frau betrifft. Und zwar so weit, dass er ihr verboten hat, mit anderen Wrestlern zu reden, weil er wollte nicht, dass sie damit mit dem Wrestling-Zirkus was zu tun hat. Er war wohl auch schrecklich eifersüchtig. Also es gibt Geschichten, dass er irgendeinen anderen Wrestler hinter der Bühne tatsächlich geschlagen hat, weil er das Gefühl hatte, dass der irgendwie mit seiner Frau flirtet. Und das haben natürlich alle mitgekriegt, so in dieser Wrestling-Organisation, in der er war, haben alle gesehen, okay, der ist irgendwie ziemlich krass mit seiner Frau. Und dann hat der haben die Drehbuchautoren die Storys schreiben, gesagt, hey, das ist eigentlich eine coole Geschichte und haben da eine Geschichte geschrieben, in der der Macho Man sehr eifersüchtig ist auf sie, weil sie mit einem anderen Wrestler anwandelt, mit Hulk Hogan, einem, den wirklich, den kennst du, den Namen, kenn ich, der berühmteste Wrestler überhaupt, ja. Und dass er mit ihm dann irgendwie so einen Feud anfängt und gleichzeitig aber total ätzend zu ihr ist und dann wurden wirklich auch dieser Figur ganz unschöne Sachen geschrieben, dass er halt die Frau als Schutzschild vor sich hält, dann hat er irgendwann hat er sie verlassen, hat mit einer anderen Frau angebandelt und okay. Das Musterbeispiel eines Hideous Man und halt so schräg, weil er der Charakter wurde so geschrieben, dass er sehr nah dran war, offensichtlich an dem Schauspieler, Wrestler, der ihn verkörpert hat. Wow. Ja. Krass. Ja, ich konnte wieder Wrestling unterbringen. Ja, wenn man als Produzent denkt, ja, der kann nicht spielen, aber wenn er nur sich selbst spielen muss, klappt das schon. Wrestler können nicht Schauspieler. Nein. Ich habe noch nie einen Wrestler gesehen, der gut schauspielern kann. Und das Witzige ist aber, es gibt beim Wrestling so eine bestimmte Art, wie gespielt werden muss. Mhm. Und so spielt jeder. Mhm. Und deswegen ist es schon fast so dieses schlechte, übertriebene, ja, gehört einfach dazu. Und ich glaube, wenn jemand wirklich gut schauspielern würde beim Wrestling, wäre das voll irritierend, weil da stehen diese monströsen Figuren, die wie Karikaturen wirken und sagen dann so, ich werde dich heute Nacht umbringen, dieser Kampf wird entscheiden, wer die Welt beherrscht. Und so mit übertriebener Gestik und Mimik, und dann wäre es total komisch, wenn jemand wirklich ernsthaft eine emotionale Rolle spielen würde. Was ich auch faszinierend finde an Wrestling. Ist das Volkstheater-Soap? Es ist auf jeden Fall Volkstheater, definitiv. Und es gibt einfach bestimmte Regeln, wie du schauspielern musst, wenn du ein Wrestler bist. Und diese Regeln sagen, es darf nicht gut sein. Oh, sorry, meine Uhr sagt gerade, dass deine Zeit für Wrestling-Themen um ist. Plor für dieses Mal. Alles gut. Bitte mach weiter. Platz 2. Platz 2 wäre Benjamin Braddock in The Graduate. Oh, danke. Ich hatte die Hoffnung, dass du ihn aufführst. Du hast so viel über ihn hergezogen, als wir über den Film gesprochen haben. Ich fand den so schlimm. Es ist wirklich gruselig. Und gerade im zweiten Teil macht sich das natürlich sehr bemerkbar. Hört euch gerne die Episode an, wenn ihr euch anhören wollt, wie Plor im Unrecht ist. Und so ein schöner Film, aber ich kann deine Kritik total nachvollziehen. Er ist ein bisschen gruselig. Also Johannes geht so weit, dass er den netten Dustin Hoffmann irgendwann als Psychopathen bezeichnet. Ja. Soweit würde ich nicht gehen, aber er hat schon einige unangenehme Seiten, diese Figur in diesem Film. Okay, also reife Prüfung. Mein Platz 1, da hat der Film nicht intendiert, dass er gut ist, aber fast alle, die ihn geguckt haben, haben gedacht, hey, der ist doch cool. Tyler Durden aus Fight Club. Ah, ja. Widerlicher Typ. Arschloch, Faschist, ja, Sexist. Ja. Richtig ätzend. Aber das ist der Typ, an den sich ganz viele junge Männer gehängt haben und gesagt haben, boah, der ist cool, so will ich sein. Genau. Es hat auch ganz viel von diesen toxischen Männlichkeitsidealen. Und man kann Fight Club heute auch ganz toll lesen als Abgesang auf ein bestimmtes Männlichkeitsbild Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, das sich sehr lange weitergehalten hat. Leider auch wegen dieses Films. Das ist das Absurde. genau. Dieser Film ist eigentlich eine große Kritik an diesem Männlichkeitsbild. Aber liest das nur rein? Liest du das in den Film hinein, dass es so ein großer Kritikpunkt ist? Wenn ich das hineinlese, dann ist es so. Nein, der Film, ich glaube, der Film Fight Club ist ein unterschätzter Film, in dem, also er ist ja nicht unterschätzt, er ist ja ein riesiger Hit und jeder, der in den 90ern groß geworden ist, hat diesen Film geguckt und geliebt. Aber er ist unterschätzt in dem Sinne, dass ganz viele nicht die Parabel sehen auf Faschismus, die da drin steckt. Und die in unserer Zeit auch nochmal so stark ist, weil wir hatten genau diese Typ von, dieser Typ von Mann hatten wir ganz viel in der Politik. Man kann bis zu Trump gehen, man muss gar nicht so weit gehen. Ja. So laute, aggressive Männer, die glauben, dass sie sich die Welt nehmen dürfen und dass sie die Männlichkeit zurückholen müssen und dass der Kampf die Möglichkeit ist, die Männlichkeit zurückzuholen und Freiheit und Anarchie und die aber eigentlich wie kleine Kinder sind. Und dabei aber auch noch verdammt gefährlich. Und in Fight Club ist es einfach mal so, dass Tyler Durden irgendwann eine faschistische Sekte gründet, in der er einfach mal faschistische Soldaten hat, die nicht mehr für sich selbst denken, sondern mit kahlgeschorenem Schädel irgendwelche dummen Terroraktionen machen. Ja. Und die meisten Leute haben das abgefeiert als Manifest auf den Anarchismus, dass es so ein anarchistisches Manifest ist, aber eigentlich wird hier Faschismus dargestellt. Ich glaube auch, dass echte Anarchisten sagen würden, um Gottes Willen, was wird denn da? Das ist, wird meinem Verständnis von Anarchismus ja überhaupt nicht gerecht. Ja. Also Anarchismus versucht ja eigentlich nicht so. Anarchismus hat so viele Aspekte. Es gibt definitiv diesen, den man auch heute in der libertären Bewegung in den USA findet, diesen Anarchismus von rechts. Aber das ist und das gut, das ist nicht das, was ich sehe, aber gut, okay. Jeder darf machen, was er will, das heißt einfach Recht des Stärkeren. Ja. Und das halt auch, die Elon Musk ist so einer. Ja, oh Gott, stimmt. Fuck. Okay, Anarchismus. Nein, aber ich habe ihn als heranwachsende linke Socke gelesen. Ich auch, natürlich. Und ich fand Anarchismus großartig. Ja, ich auch. Aber eben nur aus dieser Warte. Anarchismus ist ja auch, also es gibt, der Anarchismus hat total tolle Ideen. Jetzt würde es viel zu weit gehen, über Anarchismus zu diskutieren. Aber es gab ja eigentlich schon immer diese zwei Pfade des Anarchismus. Und zwar einmal der aus der kommunistischen Ecke kam und so aus dem spanischen Bürgerkrieg, aus der kommunistischen, anarchistischen Bewegungen von diesen ganzen Vordenkern aus dem 19. Jahrhundert, deren Namen mir jetzt gerade nicht einfallen. Und dann parallel gab es aber auch natürlich diesen rechten Anarchismus, der an so Typen wie Ayn Rand hängt oder an so Typen heutzutage, an so Typen wie, also man kann sehr weit gehen, es sind halt nicht alle so extrem da drin, aber zum Beispiel auch so, ich würde zum Beispiel so jemanden wie Joe Rogan, würde ich da auch irgendwie reinrechnen, die eine spezifische Form von Freiheitsideal heißen, was aber heruntergebrochen letzten Endes bedeutet, sie wollen das Recht des Stärkeren, keine soziale Absicherung, keine soziale Gemeinschaft, sondern die Welt als großes sozial-darwinistisches Spukhaus, wenn das Sinn macht. Ja. Was ich natürlich in meinem Kopf gerne mit dem entfesselten Kapitalismus vergleiche. Genau, deswegen sind das ja auch alles Hardcore-Kapitalisten. Zu deren anarchistischen Konzept gehört natürlich auch, der Staat darf nirgends eingreifen. Das heißt, der Staat greift auch nicht in die Wirtschaft ein. Genau, ja. Ja. Und da wissen wir ja, wo wir dann hinkommen. Genau. Niemals bitte. Ja. Ja. Meine Güte. Okay, wir machen eine eigene Podcast-Folge über den Anarchismus demnächst. Oh, vielleicht finden wir einen guten anarchistischen Film. Mir würde spontan keiner einfallen. Nee, mir auch nicht. Naja. Okay, mein Platz 1. Du hast einen Platz 1 jetzt gerade. Ja, das war Tyler Durden. Okay. Jack Torrance. Oh. In The Shining. Ja, netter Familienvater. Erfolgreicher Autor. Kümmert sich im Winter um ein Hotel. Was soll da schief gehen? Und diese Einsamkeit ist doch wundervoll. Ja, nicht schlecht. Und, Jack Nicholson ist natürlich auch schon so, allein von der Optik her, schreit das so nach Hideous Man. Absolut. Absolut. Ja, cool. Und auch so ganz toll, weil er diese ganzen Ebenen hat mit den Rechtfertigungen, weil er sagt, genau. Er ist abusive seiner Frau gegenüber, seinem Kind gegenüber und er sagt, ihr seid schuld daran, ihr treibt mich dazu, mit einer Axt auf euch loszugehen. Ja. Es ist natürlich psychologisch jetzt nicht sehr ausgefeilt formuliert. Also es ist teilweise schon sehr haut drauf, aber der Film haut halt auch drauf mit der Axt. So ist das halt. Aber ich mag den Film. Ich finde ihn einer der besten Horrorfilme überhaupt. Ja, eine der wenigen guten Stephen King-Verfilmungen. Und Stephen King hasst ihn. Deswegen ist er gut. Und Stanley Kubrick, ne? Also, ja, das will ich auch nochmal zu sagen. Und Stanley, wir haben Kubrick, die Fortsetzung, die neulich erst gedreht wurde, besprochen. Wenn ihr über ein bisschen was über Shining hören wollt, müsst ihr euch unbedingt unsere Dr. Sleep-Folge anhören. Die ist sehr lange her, dass wir die gemacht haben, ne? Ja, zusammen mit Thinking of Ending Things, glaube ich. Ja, das war eine Sommer-Episode, weil wir da irgendwie gesagt haben, wir müssen was finden, was wir gut gucken können auf Netflix. Stimmt. Also nicht so. Wo nicht wir so unterwegs im Zug sitzen können und gucken. Genau. Und das heißt, es war wahrscheinlich Sommer 2021. Ja. Auf jeden Fall. Auch ein ganz guter Film. Ich fand, der hat das ganz gut gemacht, was er da als das aufgegriffen hat. Du musst deine eigene Meinung nochmal nachhören in der Post-Folge. Nee, ich weiß, dass ich von Dr. Sleep nicht so begeistert war, dass ich ihn so ein bisschen fand. War okay. Ja. Okay. Und dann könnt ihr euch auch gleich anhören, wie ich über I'm Thinking of Ending Things rante und am Ende doch Fan bin. Ja. Du hast dich so drüber geärgert, dass dass wenn man am Schluss, wenn man ihn geguckt hat und dann die Anleitung liest, dann versteht man, worum es geht. Ja, genau. Und zwar das nicht mehr übereinbringt mit dem Film, den man gesehen hat. Egal. Okay, nicht in der Vergangenheit. Ja. Kram, lass uns in die Zukunft gucken. Ja. Back to the Hideous Man, die hier beide sitzen und versuchen, andere Hideous Men zu... Nein, sind wir Hideous... Nein, okay. Jedenfalls... Alte weiße Männer versuchen, andere alte weiße Männer zu begreifen, die über Menschen, über Frauen reden, die sie versuchen zu begreifen. Ein bisschen Hideous Man steckt in jedem von uns. Das stimmt wohl. Und ich glaube, es ist was, ich weiß, ich habe oft genug in meinem Leben Verhaltensweisen von Hideous Man an den Tag gelegt. Ja, definitiv. Ich auch. Und das ist auch, da gibt es auch einfach, nichts total Schlimmes, aber es gibt einfach Sachen, auf die ich nicht stolz bin, wo ich ganz klar sage, das war Kacke und ich sehe darin so voll diese Hideous oder wie ich jetzt sagen würde, toxische Maskulinität und ich versuche daran zu arbeiten und ich hoffe, dass ich sehr viel davon abgelegt habe, aber mit Sicherheit noch nicht alles. Ja. Ja, das ist ein ongoing problem in unserer Gesellschaft und in jedem von uns irgendwie. Ja, wir versuchen es. Wir können es nur weiter versuchen. Hast du noch irgendein Fazit, was du ziehen möchtest, was den Film betrifft? Ja, wir haben das Fazit ja eigentlich schon während des ganzen Films gezogen und ich habe so das Gefühl, wir sind ausnahmsweise mal im Negativen beide einer Meinung. Sonst ist es ja entweder, wenn wir einer Meinung sind wir beide begeistert oder es geht halt auseinander. Einer ist begeistert, der andere eher so. Ja. Aber wir sind offensichtlich beide so. Ja, es ist, also irgendwie habe ich das Gefühl, es betrifft ganz viele Themen, die mich betreffen, die ich spannend finde und wichtig finde, aber irgendwie aus einer Zeit, wo ich mich nicht mehr finde, wo ich bin woanders. Ich stehe irgendwie sehr entfernt von diesem Thema und gucke mir das von außen an und denke, irgendwie ungutes Gefühl, irgendwie stimmt das alles nicht so ganz. Also natürlich spannend reflektiert streckenweise und auch streckenweise sehr lustige Szenerien und so, aber irgendwie macht er ein ungutes Gefühl und ich kann ihm auf keinen Fall geben, dass er wirklich, also wirklich richtig Prädikat wertvoll gibt, kriegt er auf keinen Fall. Ich hätte mir einfach ein bisschen mehr konstruktiveren Umgang gewünscht und ein bisschen mehr weibliche Perspektive. Weniger dieses so einfach, wir versuchen Arschlöcher zu verstehen und ein bisschen mehr, wir versuchen gegen Arschlöcher zu kämpfen. Das wäre es gewesen, glaube ich. Ja, genau. Oh, das ist es. Ich glaube, ich will Filme, die eine Hoffnung haben, in eine bestimmte Richtung sich zu entwickeln. Und dieser Film zeigt nur einen Status quo und reitet uns weiter in die Scheiße rein. Und er hätte wenigstens kämpferisch sein können dabei. Ja, ne? Er hätte aufbegehren können dagegen, aber stattdessen versucht er zu verstehen. Genau. Wenn man es radikal sagen will, könnte man sagen, dieser Film ist der sich hingibt. Ja. Das Opfer, dass das irgendwie genießt, hier runtergemacht zu werden. Genau. Und dem sogar Liebe entgegenbringt. Und das ist echt hart. Ich mag John Krasinski so gerne. Guckt euch die Office an. Ja, schaut euch die Office an. Und schaut euch natürlich auch gerne diesen Film an und sei es nur, um zu verstehen, wie damals das Thema reflektiert wurde. Wir haben es schon gesagt, also es ist irgendwie ein bisschen das Gefühl, einem historischen Moment beizuwohnen, wie damals eben mit Feminismus und dem Konzept Postfeminismus und so weiter umgegangen wurde. Ein Haufen verwirrte Männer, aber es erschöpft sich dann halt irgendwie sehr schnell. Seien wir noch ein bisschen weiter verwirrt und arbeiten wir daran. Und nächste Woche Nächste Woche gibt es nochmal einen komischen Titel. Ja, einer aus deiner Liste, Plur. Ja, und zwar hatte ich rausgesucht, Don't Worry, We'll Think of a Title. Irgendeine obskure Komödie aus den 60ern. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich auch. Hast du schon reingeguckt? Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich habe auch noch nicht reingeschaut. Es war irgendwas mit irgendwie Stars aus irgendeiner Sitcom, die du kennst und die ich nicht kenne. Ach, aus der Dick Van Dyke Show, glaube ich. Dick Van Dyke Show, genau. Und es ist eine amerikanische Komödie. Also keine Ahnung, wie gesagt, wir haben nach dem Titel gesucht. Don't worry, we'll think of a title. Klingt witzig, klingt interessant. Mhm. Mal gucken. Nächste Woche werden wir sehen, worum es geht. Ich möchte an dieser Stelle euch nochmal ermutigen, uns auch zu schreiben, wenn ihr das Gefühl habt, ich habe hier einen Film gesehen, der absolut sehenswert ist, den muss man sehen. Warum habt ihr den noch nicht besprochen? Schickt uns gerne Vorschläge. Schickt uns gerne Feedback oder was auch immer. Ich höre ständig die Katzen miauen. Bitte stellt diese Katze ab oder was? Keine Ahnung. Wir freuen uns über jede Mail und Antworten. Auf jeden Fall. Florian@mussmansehen.de oder Johannes@mussmansehen.de. Genau. Johannes, danke für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du den Film geguckt hast und dass wir uns darüber so doch recht lang unterhalten haben. Meine Güte, es ist schon spät. Ich hatte die Befürchtung, dass wir gar nicht so viel finden, aber es war dann doch ein relativ produktives Gespräch. Ja, fand ich auch. Ich glaube, wir haben ganz gut was rausgeholt aus dem Film. Ja, vielen Dank. Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. Bis dann. Wir hören uns. Ciao. Ciao.